Ja, da begrüße ich euch zu einer kleinen Sonderepisode der Wechseltonis, denn eigentlich ein ständiger, wiederkehrender Jahresbeginn bei uns bei der NFL. Letztes Jahr war keiner da, aber dieses Jahr machen wir es wieder. Und diesmal habe ich dabei den Adrian, Ja, zum ersten Mal hi. dabei. Zum ersten Mal dabei. Herzlich willkommen in der In der NFL-Ecke. Und wir begrüßen auch mal wieder den Patrick. Der Patrick war ja auch schon zu den NFL-Folgen immer dabei. Hallo Patrick. Hi. Unser NFL-Experte. Genau, haben wir wieder eingeladen. Jetzt haben wir Juli, hier schon mal die Erwartungen schon mal sehr hoch gesteckt, Patrick. hochgesteckt, Ja. Wie ich schon sagte, sprechen wir heute über die NFL, denn ja, also ich persönlich fand die Saison sehr krass, weil es war kaum eine Mannschaft, die wirklich über die gesamte Saison dominiert hat. Gab ein paar Überraschungen, fand ich. Ja, nichtsdestotrotz, ich persönlich fand sie super, sehr aufregend. Ich war auch seit langem mal wieder ja, gefesselt dabei und habe mir viele Spiele angeguckt. Ja, wie war es bei euch, Adrian? Was hast du so mitgenommen für eine Saison? Was hast du mitbekommen? Also ich habe so ziemlich alles mitbekommen, weil Sonntagabend für mich wirklich Footballzeit ist. Es sei denn, ich muss arbeiten. Aber das war ja zum Glück in den letzten Monaten oft so, dass ich entweder Frühdienst hatte oder frei. Von daher konnte ich doch schon so ziemlich alle Sonntagsspiele sehen. Und ja, also ich finde es genauso. Also die Saison war schon sehr, sehr spannend. Es gab immer wieder Teams, die irgendwie so eine Serie an Siegen gefahren haben, dann aber wieder gestrauchelt sind, so dass ja die Playoffs so ziemlich offen sind. Ne? Also schon eine ganz coole und wirklich sehr, ja, wie soll ich sagen, also schwer vorauszusagen, wer da wirklich so der Favorit ist. Ich glaube, bei vielen Tippspielen oder Leute, die so die Saison immer durchgeplant haben, Woche für Woche, wenn man so ein paar Podcasts folgt, machen die das ja oft. Die haben oft auch ja, mit offenem Mund da gestanden, was da so für Ergebnisse rauskam. Patrick, dich will ich jetzt nicht fragen, was du so von der Saison mitbekommen hast, aber hast du gesagt, du hast eher Familienverpflichtungen gehabt, deswegen konntest du nicht so viel sehen, aber es gab ja so den einen oder anderen Skandelchen diese Saison und hast du davon denn so ziemlich einiges mitbekommen? Ja, schon. Ich habe auch von der Saison eigentlich schon einiges mitbekommen, aber vielleicht nicht so viel wie die letzten Jahre. Ja, also grundsätzlich fand ich die Saison auch sehr spannend. War ja auch jetzt die erste mit 17 Spielen. Und das ging ja wirklich bis zum letzten Spiel. Wenn man sich selbst das allerletzte Spiel anguckt, Bis zur letzten Sekunde. war ja wirklich noch Spannung drin. Insofern, ja, da war das schon eine super Saison, auch mit einigen Überraschungen so. Auch in persönlichen Bereichen. Und wenn so ein Skandalchen, wenn du da schon anfängst, gab es sicherlich, also schon vor der Saison natürlich das Drama um den Quarterback der Texans, über das Theater mit Aaron Rodgers und der Impferei. Ja, dann jetzt ganz am Schluss natürlich der Herr Brown, der dann irgendwie in New York noch irgendwie sich entblößt und meint, muss jetzt einfach mal heimfahren, weil ihm irgendwas nicht passt. Ja, da gab es schon einiges und ich denke mal im Groben habe ich das schon so mitbekommen, was da so los war. Über die Saison gesehen. Ich finde immer ein Highlight war immer, wenn Jacksonville, wo der Trainer da immer für ordentlich Zündstoff gesorgt hat. Nachdem er weg war, war es ja ein bisschen ruhiger. Aber auch ein gern gesehener Gast bei der Skandalrunde waren ja auch die Raiders. Also ich habe letztens noch einen Podcast gehört, wo sie nochmal da alles durchgegangen sind, weil die sind ja wirklich noch mit Ach und Krach reingekommen in die Playoffs. Und da habe ich auch gedacht, Mann, oh Mann, oh Mann, was die alles diese Saison durchgemacht haben, das war ja schon echt krass. Vor Und allem. dann trotzdem Playoffs, ne? Also. Und dann trotzdem in die Playoffs kommen. Vor allem das, also mit Henry Ruggs fand ich ja richtig krass. Also ich meine, betrunken dann da das, mit, keine Ahnung, wie viel 200 da in an das Auto reinzubrettern, dabei noch eine Frau zu töten und ihren Hund. Ja, das schon krass irgendwie. Und vor allem, ja, also das, der hat ja sein Leben dann damit auch quasi weggeworfen, zumindest in Amerika. Ja, aber lass uns mal von den ganzen Skandälchen wegkommen und gibt es denn etwas, Adrian, die Saison, was dir so wirklich in Erinnerung bleiben wird? Außer dass 17 Spiele waren. Ja, also halt so diese wirklich diese Abwechslung, ne? Und so dieses, wie ich vorhin schon gesagt habe, es gab immer wieder Mannschaften, die, was weiß ich, 3, 4, 5 Siege, also die Cardinals waren erstmal eine Zeit lang wirklich so die Mannschaft, ne? Dann sind sie ein bisschen gestrauchelt. Dann die 49ers sahen lange nicht aus wie irgendeine Playoff-Mannschaft, ne? Und dann kamen sie dann doch irgendwie in eine zweite Saisonhälfte. Mich persönlich haben auch sehr die Cincinnati Bengals überzeugt. Ich fand Joe Burrow und Chase als Wide Receiver wirklich ein sehr, sehr geniales Duo. Den könnte man wirklich stundenlang zugucken. Und ich muss aber auch sagen, ich freue mich tatsächlich für die Las Vegas Raiders. Ich hätte nicht gedacht, dass ich das mal sage, weil ich habe irgendwie von der Mannschaft nie was großartig gehalten. Aber wie du, Lukas, schon gesagt hast, die haben schon einiges erlebt. Es war mit einem bekloppten Trainer und dann so hier und da noch ein bisschen was, aber trotzdem dann noch irgendwie die Playoffs geschafft. Was mir bei der Mannschaft sehr gut gefallen hat, ist immer, wenn der Mariota reinkam, dann gab es immer ganz gut Action und so als zweiter Quarterback hat er da immer wieder mal schön Leben ins Spiel gebracht. Das fand ich ganz cool. Ja, also sehr abwechslungsreich, sehr, sehr, sehr cool. Aber jetzt so irgendwie so den Moment habe ich nicht. Vielleicht, doch, eine Sache. Cam Newton, so nach seiner Rückkehr zu den Panthers, als er die Arizona Cardinals auseinandergenommen hat. Das war ganz cool, ja. Das war auch das einzige Spiel von ihm, was wirklich, wo er die Leute auseinandergenommen hat. Ja, das stimmt. Patrick, was war bei dir so das Ding, wo du sagst, wow, das bleibt mir auf jeden Fall in Erinnerung? Oh, das kann ich irgendwie, weiß ich nicht, was bleibt mir wirklich in Erinnerung? Also was, glaube ich, in Erinnerung bleibt, ist, dass die Lions, wie die so angefangen haben und wie man dann irgendwann so, weiß ich nicht, Woche 8 angefangen hat, so ein bisschen mit dem mitzuzittern, egal ob man sie jetzt mag oder nicht, einfach nur, weil es von ihnen gegönnt hätte, dass sie doch endlich mal ein blödes Spiel gewinnen. Ja, das ist so eine Mannschaft, der könnte man es einfach, ne? Ja, weil, ja. Und das war wirklich dann irgendwie so, jedes Woche, da haben wir ja auch in unserer Gruppe geschrieben, Mensch, hier, jetzt aber. Und dann wieder, was weiß ich, 2 Minuten vor Ende, Field Goal vorbei. 60 Yard Field Goal. Ja, genau. So ganz komische Geschichten. Sowas bleibt vielleicht mal irgendwie hängen. Und was, denke ich, schon hängen bleibt, ist auch schon hier, also auch wenn es ein Skandal ist, aber trotzdem, ich fand die Geschichte, wie sich der Trainer da, der Jacksonville, da verhalten hat, das fand ich schon... Ja, das gab es, glaube ich, so in der Form so krass auch noch nicht irgendwie. Von daher, ich glaube schon, dass sowas auch hängen bleibt. Und vielleicht auch für die Zukunft ein bisschen was ändert, wenn es so ein College-Trainer geht. Ja, vor allem so ein hochgehypter Trainer, ne? Also wirklich, ja. Ne, in College-Football alles gewonnen, was irgendwie zu gewinnen gab. Ja. Aber jetzt irgendwie in der NFL einfach nur noch von einem Fettnäpfchen ins andere, ne? Und ich meine, in der Mannschaft hat er jetzt auch keinen großen Stellenwert gehabt, glaube ich. Es wirkt auch so ein Stück weit irgendwie so unprofessionell, ne? Wenn man so mal Spieler hört. Also ich höre ja auch andere Podcasts, wo dann auch ehemalige Spieler dabei sind und die sagen halt auch, also wenn ein Spieler mit dem Team nicht zurückfährt und dann irgendwie Party macht oder irgendwie dann der Meinung ist, er verhält sich einem Profi gegenüber, wie gegenüber von irgendeinem Studenten, das funktioniert halt einfach nicht und den nimmt dann auch nicht mehr für voll. Und das ist schon sowas, wo ich denke, da wird in Zukunft bestimmt ein bisschen besser geguckt, ob derjenige welche, wenn wieder einer aus dem College kommen sollte, ob der das nicht auch so einen Blick hat, dass das einfach ist schon eine andere Welt. Du hast erwachsene Menschen, erwachsene Männer um dich, die da Millionäre sind, die sich vielleicht mitunter auch nicht alles sagen lassen, so ohne weiteres. Und halt nicht irgendein Student, der darauf angewiesen ist, dass du ihm der Einsatzzeit gibst, damit er sich qualifiziert für irgendwelche Videos, Combine etc. pp. Also ich finde, sowas bleibt, also das bleibt bei mir schon hängen, glaube ich, diese zwei Punkte. Einmal die Lions, die da so ein bisschen abgeschmiert sind und dann halt dieses Trainer-Desaster, was sich ja wirklich über Wochen gezogen hat. Ja, wobei das bei den Lions war ja noch mit Happy End, ne, irgendwo. Ja, kann man auch mit sagen. Deutschem Happy End. Wenn man ja, sagen, ne? Ja, total. Also oder zumindest deutsche Wurzeln. Der hat so richtig eingeschlagen hier. Wie heißt der? Amon? Ich kann mir den Namen nicht merken. Aber richtig guter Junge, ja. Ja, mir bleibt so in Erinnerung das letzte Spiel der Saison aus zweierlei Gründen. Da kann ich mir nur gerne. Letzte Spieltag, aber auch das allerletzte Spiel, weil ich hatte. Also, ich habe mir das Spiel angeguckt und ich war da in der Arbeit und habe dann so bei 5 Minuten habe ich dann ausgemacht, weil ich dachte, naja, passiert nichts, ist schon 29:14 und ich musste auch langsam mich vorbereiten fürs Heimgehen, sage ich jetzt mal. Und da bin ich aufgestanden und dann habe ich irgendwo, habe ich so aufgeschnappt von wegen Overtime bei den Raiders. Und ich dachte, was? Wie soll das passiert sein? Ja, dann habe mir das Spiel nochmal angeguckt und dachte, das kann jetzt nicht wahr sein, dass die da noch so aufgetrumpft haben und wirklich in der letzten Sekunde, also wirklich, da ist die Spieluhr eher abgelaufen, haben noch den Touchdown für die Overtime gemacht. Dann hätten sie eigentlich unentschieden spielen können. Warte mal, du musst aber sagen, von welchem Spiel du sprichst, weil das dürfte jetzt nicht jeder wissen. Du meinst jetzt Chargers. Raiders gegen Chargers. Genau. Das hast du mir nicht gesagt. Hast du vom letzten Spiel der Saison gesprochen. Könnt ihr mal ein bisschen mitmachen und guckt mal, welches Spiel das war. Naja, auf jeden Fall ging es in die Overtime und theoretisch hätten sie auch einfach die Uhr auslaufen lassen können und wären beide Mannschaften drin gewesen. So haben sie es halt quasi 2 Sekunden vor Schluss ja das Spiel ist es dann von den Raiders entschieden worden und somit sind nur die Raiders in die Playoffs gekommen und die Chargers waren raus und dafür die Steelers drinne. Theoretisch hätten sie sich auch einfach einigen können und einfach die Overtime lassen wir es einfach auslaufen, dann wäre auch gut gewesen. Aber nein, also von daher dieses allerletzte Spiel, das war also an Dramaturgie ja gar nicht zu überbieten. Also das war schon krass. Aber wäre vielleicht ein kleiner Skandal gewesen, wenn sie sich von vornherein so in der Overtime geeinigt hätten, gesagt, komm, wir spielen jetzt aber unentschieden fertig. Könnte ja auch passieren. Ich weiß nicht, wie weit das jetzt so, ich glaube, das ist in der NFL oder so bei den US-Sports nie so das Ding, ne, sich da jetzt auf irgendwas zu einigen oder so. Also die spielen da wirklich um Sieg, ne? Die hätten sich, die wollen sich die Blöße da gar nicht geben. Oder gar nicht irgendwie da ins Gerede kommen. Ja, von daher, ja. Aber das Spiel, am letzten Spieltag von Jaguars gegen Colts, es war auch so ein Ding, wo keiner geglaubt hat, dass das möglich ist. Und das war ein so einseitiges Spiel für die Jaguars. Das war so geil. Also das fand ich auch richtig krass. Das ist so NFL so, gell? Wenn's für eine Mannschaft so gar nichts mehr geht und der Druck abfällt, dann und bei der anderen wächst der Druck und ja, ihr müsst das doch gewinnen. Die sind doch hier die schlechteste Mannschaft. Wohlgemerkt, können wir ja hier irgendwas spoilern, dass die Jaguars den zweiten Mal in Folge den Number One Pick im Draft haben. Also das, bin ich mal gespannt, was sie da draus machen diesmal. Ja, und das Ding ist, dass die Colts eine richtig gute Saison gespielt haben bis zu diesem Zeitpunkt, ne? Also, die waren für mich, waren sie so ein bisschen so dieses Black Horse. Also, die habe ich auf jeden Fall auf dem Zettel gehabt, so irgendwie. Aber da, was die da, also, da ging gar nichts. Also, das war für die wirklich völliges Blackout an diesem Tag, für eine ganze Mannschaft. Ja, da haben ja viele gesagt, die Mannschaft, also die Colts will keiner als Gegner haben, die sind unangenehm zu spielen, die kriegen immer irgendwie den Kopf aus der Schlinge, auch wenn es mal eng wird, und dann. Ja, eigentlich so. An dem Tag gar nichts so gefühlt. Das hat nichts funktioniert. Das war alles so, alles wild, was da irgendwie unterwegs war. Und also das sah wirklich sehr chaotisch aus und so überhaupt nicht typisch irgendwie. Ne? Und dann wirklich das letzte Spiel, die waren so sicher eigentlich drin, das konnte nichts passieren. Genau. Und dann, aber das spricht halt auch immer wieder gegen dieses sogenannte Tanken, weil ja immer wieder Leute sagen, ja, das könnten sie. Das ist, glaube ich, da nicht der Fall. Da spielt jeder Spieler für seinen Geldbeutel, für seine Karriere, für seinen Game-Tape, was er dann an irgendeinen Coach noch geben kann, um irgendwie weiterzukommen. Da stellt sich keiner hin und sagt, dann lass mal halt gewinnen, mach mal. Genau. Und das hat man da gesehen. Das ist, glaube ich, schon da so ein Stück weit. Das ist auch so ein Stück weit Mentalität. Mhm. Wenn du in dem erlauchten Kreis da bist von NFL-Spieler oder Profi, dann gibst du dir diese Blöße nicht. Ja? Und wenn dann halt eine Mannschaft kommt, die vielleicht meint, mein Gott, die standen, was weiß ich, die haben in der Saison 14 Spiele verloren, was sollen die uns denn jetzt hier noch groß erzählen? Naja, dann kann es halt auch mal richtig daneben gehen. Sieht man auch an den Lions, ne? Die haben gegen Packers gewonnen, auch so ein Prestige-Sieg für die, ne? Als quasi, ne? Das ist ja quasi fast ein Derby für die Mannschaft. Und die hätten auch sagen können, okay, wir wollen mal den First-Round-Pick, den allerersten Pick, so, nicht First-Round, sondern den allerersten nix da, ne? Die wollten den Sieg. Die wollen sich präsentieren. Auch Houston hat auch jeder gesagt, ach Gott, das wird eine 0-17 Saison, da geht überhaupt gar nichts. Aber wie gesagt, da spielt dann irgendwann auch mal jeder für sich und für seine Statistik. Und dann, ist das halt so. Da kann es halt auch mal dumm laufen. Gab es denn eine Mannschaft, die euch über die Saison richtig überzeugt hat, wo ihr sagt, also das wird auf jeden Fall der Meisterschaftskandidat. Der verschreckt der jetzt schon so. Also es war wirklich, also der Adrian hat ja schon so ein bisschen erwähnt, also die Cardinals haben ja richtig gut losgelegt und dachte ich, wow, also das könnte was werden, aber die haben ja dann stark auch nachgelassen, dann gab es keine Mannschaft, die sich wirklich jetzt mal, wo du sagst, na, die sind... Die Chiefs, haben, war, bei den Chiefs war eigentlich anders, die genau, haben richtig eine Scheiße angefangen auf gut Deutsch, dann haben sie sich richtig gesteigert, ne? Genau. Ja, hier Arizona hatte, glaube ich, 7 Spiele in Folge gewonnen, ne? Genau. Die ersten 7, also da dachte jeder, wow, da geht was, haben sich auch noch so ein bisschen verstärkt, so mit eher schon älteren Spielern, aber immerhin. Und ja, ich weiß nicht, LA hat sich auch schwer verstärkt, also die Rams, ne? Mhm. Aber auch da, ja, ist jetzt so sehr durchwachsen, finde ich, dann doch die Saison. Ja, die Mannschaft gut. Funktioniert nicht so, finde ich. Nee, ja, da ist der Quarterback ein bisschen wackelig. Und das ist so, ja. Ja, ich meine, also ganz klar überzeugt, wirklich die ganze Saison durch. Andererseits, die Saison ist auch zu lang. Ich meine, das sind 17 Spiele, das ist so viele, kommt hier Covid da, eine Verletzung dort, also da hängt dann so viel auch irgendwie dran, dass das vielleicht auch schwierig ist, wirklich dieses Level über so eine lange Saison aufrechtzuerhalten, weil es ja doch ein unglaublich körperbetonter Sport ist. Ja, ja, definitiv. Also wie gesagt, so richtig knallhart überzeugt, dass ich sage, also die gehen auf jeden Fall durch, sehe ich. Ja, Patrick hat auch schon was gesagt, gerade jetzt zum Ende hin, da wurde es ja gerade mit Corona, wurde es ja richtig krass, also da sind ja viele dann rausgefallen. Ich habe mir so eine kleine These zu dem erschlossen und das ist, weil ich glaube, viele sind da mit Johnson & Johnson geimpft worden und so in einem halben Jahr ist ja fast schon gar kein Schuss mehr bei denen und ich weiß nicht, wie sehr die dann da noch drauf gepocht haben, da Boosterimpfung zu bekommen und so und dann, wenn sie dann halt im August so geimpft worden bist, wenn nicht sogar noch ein bisschen früher, und dann hast du nach einem halben Jahr halt kaum noch Schutz und dann wirst du halt zu diesen ganzen Ausfällen, weil ich glaube, an einem Spieltag waren bis zu 400 Spieler auf der Covid-Liste, das ist schon richtig krass gewesen. Aber ja, das fand ich auch so ein bisschen Armutszeugnis, da wird ja Regeln hin und her geändert, damit das überhaupt noch der Spieltag stattfindet, da brauchst du nur noch irgendwie einen, wenn nicht sogar, wenn du geimpft wurdest, brauchst du so, glaube ich, gar keinen, wenn du keine Symptome hast, keinen Test. Also das war irgendwie später so wild und undurchsichtig, dass ich auch da habe ich also gedacht, komm, macht, was ihr wollt, steckt euch alle an, wenn ihr darauf Bock habt, wenn ihr so durchziehen wollt, also das fand ich schon richtig krass. Also da wird auf Menschenleben keine Rücksicht genommen. Nee. Da geht's um Geld. Da geht's um einfach Kohle, um Geld, sehr viel Werbeeinnahmen, Fernseheinnahmen und um nichts. Und die Saison kann nicht verschoben werden. Super Bowl steht, Termin steht. Das ist einfach, da ist das egal. Das muss durchgezimmert werden. Ich meine, letztes Jahr haben sie sogar, falls ihr euch erinnert, die waren das hier Denver war das. Die haben ohne Quarterback ein Spiel spielen müssen. Das Spiel wurde nicht abgesagt. Da hat irgendein Wide Receiver da irgendwann mal in College-Zeiten mal irgendwie, bis sie Quarterback gespielt hat, den haben sie da hingestellt. Der musste das da irgendwie wuppen. Naja, das ging natürlich voll in die Hose. Aber das ist denen egal. Da geht's ja auch um so viel Geld. Da, ja, werden die Regeln halt gebogen, bis es kracht. So ist halt. Ja, also noch vielleicht zum kleinen Abschluss, bevor wir zu den Playoffs kommen. Ich fand es ja ganz cool, was die so als Super Bowl Halbzeitshow dieses Jahr aufbieten. Da freue ich mich schon richtig drauf, weil letztes Jahr war das ja ehrlich gesagt sehr mau. Ich müsste es jetzt mal gerade mal aufmachen, weil ich weiß gar nicht, wer alles dabei ist. Aber vielleicht, Patrick, weißt du da gerade auswendig oder so? Nee, also nicht alle, aber als ich gesehen habe, habe ich gesagt, das ist natürlich dafür LA so, dass das natürlich ja, schon. Ich hab's hier. Dr. Dre, Eminem, Mary J. Blige, Kendrick Lamar und Snoop Dogg. Hört sich doch gut an, oder? Das ist jetzt doch mal eine Aussage, oder? Ja, auf jeden Fall. Dann lass uns doch mal ein bisschen zu den Playoffs kommen. Und wir haben gesagt, wir tippen auch mal so ein bisschen durch. Wir tippen aber als Team. Das heißt, ich habe mir so gerade gedacht, während ihr schon gesprochen habt, dass ihr beide ein Team auswählt und versucht mich dann zu überzeugen, auf eine der beiden zu tendieren. Und vielleicht seid ihr euch auch direkt einig, ja? Also von daher brauche ich mich da gar nicht entscheiden. Was haltet ihr davon? Ja, können wir machen. Jo, alles klar. Okay, also, dann fangen wir an. Wir nehmen ja heute am Samstag, den 15.01. auf. Das heißt, das erste Spiel beginnt bald. dementsprechend hört ihr das leider hier nach. Wir fangen an mit den Raiders bei den Cincinnati Bengals. So. Ja, da freue ich mich drauf, auf die Partie. Das ist eine der Partien, auf die ich mich wirklich freue. Ach so, vielleicht bevor wir anfangen. Genau, die Frage, auf welche Partie von der ersten Runde freut ihr euch am meisten, die jetzt so. Bei mir ist ganz klar, die 49ers gegen Cowboys. Das ist so die unberechenbarste Partie. Ich finde das wirklich am schwierigsten bei mir zu tippen. Und ist bei mir ja, die 49ers haben auch im letzten Spiel nochmal, wo es um alles ging, ganz schön aufgelegt. Und die Cowboys haben, glaube ich, bei einem Team mit positivem Rekord, glaube ich, bisher immer versagt. Von daher bin ich da eher, ja, also es kann so oder so gehen. Hoffentlich viele Scores. Also Shootout wäre ganz cool. Patrick, du? Ja, doch, da bin ich dabei. Also das ist, glaube ich, schon so. Ja, ja, da sind wir schon mal, da sind wir uns aber schnell einig. Ja, doch, doch, da bin ich auf jeden Fall dabei. Aber jetzt nochmal zu unserem Tippspiel. Das heißt, der Erfen ist, wir müssen uns ja erstmal einigen, um dich zu überzeugen. Nee, wenn wir zwei schon mal nicht einig sind, können wir dich ja schlecht überzeugen. Jetzt, oder war jetzt der Plan? Nein, der Plan ist einfach so, wir sind ja drei Leute, wir müssen ja irgendwie eine Zwei-Stimmen-Mehrheit irgendwie hinkriegen. Und da ich ja eigentlich relativ neutral bin, habe ich mir so gedacht, dass ihr halt. Ihr könnt natürlich auch beide dasselbe nehmen, dann bin ich ja eh schon raus. Aber wenn ihr euch nicht einig seid, würde ich gerne so machen, dass ihr mich dann versucht zu überzeugen. Du. Ah, okay. Der neutrale alte Cowboys-Fan. Bin kein großer Cowboys-Fan. Also. Okay, ja gut, alles klar. Achso, ja, erst genau, ja. Raiders Bengals. Bengals erstes, genau. Oder was? Also ihr Raiders könnt auch gerne Bengals. Mal sagen, wie ihr so die Partie ein bisschen einschätzt und so. Also freut ihr euch auf die Partie, ist es bis euch scheißegal. Also von daher könnt ihr auch gerne dazu. Ja, ich freue mich da schon. Das wird dann auch das frühe Spiel. Das heißt, das werde ich auf jeden Fall sehen können. Also heute, das ist heute das frühe Spiel, genau, aber 22:30, ne? Ja, aber das ist eine Uhrzeit, Samstag, 22:30. Okay, kann man sich angucken. Kann man mal reingucken. Weil morgen ist erst um 19 Uhr das erste Spiel. Aber heute, ja. Aber die erste Halbzeit heute geht auf jeden Fall noch. Denke ich auch. Schauen wir mal. Ja, also ich finde es jetzt gar nicht, ja. Also ich meine, die haben einen Top, Bengals haben einen super Quarterback, der einen richtigen Lauf hingelegt hat, der immer besser geworden ist, jetzt in den letzten Spielen auch, zusammen mit dem Chase, ne? Ich meine, ich glaube, in den letzten Spielen 8 Touchdowns allein hatte Burrow geworfen. Und das Einzige, also was halt schwächer ist bei denen, das ist ja, glaube ich, der hat viele Sacks eingesteckt. Das heißt, die O-Line ist jetzt nicht so der Knaller. Das ist sicherlich etwas, ist schon eine schwierige Sache, aber die haben halt einfach eine super Offensive, die Bengals. Ja? Also wenn die mal laufen, also ins Laufen kommen mit der Offensive, dann läuft das, dann ist das echt eine gute Geschichte. Und bei den Raiders, ja, die haben natürlich meiner Meinung nach einen ziemlich unterschätzten Quarterback. Also der hat, wenn man die Statistiken sich anguckt, ist der immer ganz weit vorn mit, was so Yards und so Geschichten angeht. Aber irgendwie so der große Wurf, den kriegt er halt irgendwie, da hängt's halt, fehlt's halt immer, ne? Dann ist jetzt der Rux ist jetzt auch, ne, aus Gründen, ist er ja raus. Schon erwähnt. Ah ja. Ja. Und was natürlich aber da der Vorteil wiederum ist bei den Raiders, die lassen wohl nicht so viele Punkte zu. Grundsätzlich, also auch in den letzten Spielen hatten die immer nur so um die 20 Punkte irgendwie zugelassen. Aber ich gehe schon davon aus, wenn Burrow, wenn der ein bisschen, wenn der Zeit bekommt und die O-Line da schon ihm ein bisschen Luft gibt, dann kommen die weiter. Okay. Das denk ich schon, ja. Ich würde ganz kurz, bevor der Adrian seinen Tipp abgibt, ich habe mich jetzt, während ihr hier gesprochen habt, habe ich mich jetzt bei RAN, bei dem Tippspiel von der NFL, habe ich mich jetzt angemeldet. Und wir tippen das jetzt zusammen und wenn wir gewinnen, ich glaube, der Preis ist irgendwie Super Bowl oder irgendwie sowas. Also mal schauen. Ich weiß gar nicht mehr, wirklich. Reise zum Super Bowl oder die Trophäe? Nee, der ist. Ich glaube, Reise zum Super Bowl. Ich kann mal ganz kurz gucken. Ich habe es jetzt gerade. Der Preis ist. Hauptpreis ist 2 Tickets nach London zu einem NFL-Spiel. Ja, das ist doch cool. Okay. Cool. Müssen wir uns einigen, wer nicht mitfährt. Vielleicht kann ja auch einer nicht, von daher passt das schon. Stimmt. Ja, das ist ja meistens im Oktober. Da kann ich ja ganz schlecht, weil da ist ein Geburtstag. Weißt du nicht, vielleicht. Ja, na gut, egal. Das ist ja auch noch. Also übrigens, wir könnten ja auch mal sagen, dass die NFL nach Deutschland kommt. Ja, nach Deutschland kommt. Ja, vielleicht sogar nach Frankfurt. Also Frankfurt und in Düsseldorf. Das, also wenn es nicht München wird, bin ich schon happy. Sagen wir es mal so. Ja, nach München würde ich auch fahren, aber das ist halt weiter als Düsseldorf oder Frankfurt von mir aus. Gut, also du hast die Bengals genommen, ja? Ja, andererseits. Ja, wirklich. Okay. Also ich tippe schon eher auf die Bengals. Die sind in Gänze, wie man so schön sagt, finde ich, sind die dann einfach Adrian? Besser als das, was die Raiders dann immer auf die Beine stellen können. Ich hab so ein paar Sachen aufgeschnappt, gerade so was dieses Duell angeht. Also das letzte das letzte Meeting sozusagen haben die Bengals 32-13 gewonnen. Das war so das letzte Mal, als sie sich getroffen haben. Aber dann kommen noch so paar Playoff-Statistiken. Also die Bengals haben, glaube ich, so die letzten 7 in Folge verloren, jedes Mal, wenn sie in Playoffs gekommen sind. Ich glaube, die Raiders, die waren zwar jetzt, glaube ich, länger nicht mehr in den Playoffs, aber dafür haben sie dann die erste Runde, glaube ich, fast immer wiederum gewonnen. Oder zumindest die letzten 3 oder 4, irgend sowas. Bin ich mir jetzt nicht ganz sicher. Beide haben so den gleichen Rekord am Ende, 10-7, 10-7. Ich finde, das ist eine sehr ausgeglichene Geschichte. Ich sag mal so, mein Herz schlägt ein bisschen mehr für die Bengals mit all diesen Argumenten, die der Patrick genannt hat. Ich kann es mir aber auch vorstellen, dass die Raiders jetzt so einen kleinen Lauf haben, dass die das tatsächlich irgendwie durch so ein Field Goal am Ende doch noch nochmal wuppen könnten. aber ich sehe das Spiel schon als sehr ausgeglichen. Und um das jetzt so ein bisschen, dem Lukas die Entscheidung schwerer zu machen, ja, tippe ich mal auf die Raiders. Ja. Ach so, das Ding ist, was man noch auf jeden Fall erwähnen muss, ist, dass der Sieger, der spielt dann gegen die Titans. Ne? Die Titans haben ja eine Bye-Week als beste Rekord in der AFC und einer von den beiden Spielern gegen die Titans. Also, ja, das ist ziemlich hammerlos. Ja, so ganz sicher ist es nicht. Ich meine, aber okay, die Steelers könnten es ja auch noch werden. Aber der Patrick glaubt schon mal nicht dran. Okay, also, der Adrian hat Raiders genommen, der Patrick die Bengals. Ich verstehe Adrians Argumente sehr gut. Ich würde sogar, wenn die so einen Lauf haben, dann kann man doch schon, also einiges, glaube ich, da wuppen. Ich meine, die haben jetzt bei den Chargers gespielt, das ist ja eigentlich ein Heimspiel gewesen für die. Nee, Quatsch, die haben bei Raiders gespielt, so war das, gell? Die haben die haben bei Raiders gespielt. Egal, die hatten zu Hause gespielt gegen die Chargers. Ich glaube auch, ja. Egal. Auf jeden Fall, habe ich mir das Spiel von den Bengals gegen die Chiefs angeguckt und das war ja ein richtig krasses Spiel. Und am Ende haben die Bengals das noch gewonnen. Vielleicht auch ein bisschen glücklich, sage ich jetzt mal. Aber nicht so sehr gewonnen. Und ich kann mir vorstellen, dass das auch so ein kleiner Shootout wird und da wird es um alles gehen. Ich glaube, es wird auch, wie der Adrian sagt, ein Field Goal entscheiden, aber da es Cincinnati ist. Da es in Cincinnati ist, dann kann ich mir vorstellen, auch durch die Zuschauer, die jetzt endlich mal einen Playoff-Sieg haben wollen. Und ich mag auch einen Burrow, dass ich Cincinnati überhaupt mal sage, dass ich die mag, finde ich schon echt, das macht die NFL mit einem. Nichtsdestotrotz, ja, ich würde mit den Bengals gehen, weil ich die Kombi aus Burrow und Chase eigentlich da sehr stark finde. Und ich glaube, ja, der Höhenflug der Raiders ist hiermit vorbei. Gut. Okay. Dann nächstes Spiel. Heute Nacht oder ja, bei uns Nacht, 2.15 Uhr sind die Patriots bei den Buffalo Bills. Patriots ohne Tom Brady. Ja, wobei der neue Mac ist ja auch sowas wie Brady in klein, finde ich. Brady Light, also. Ja. Das ist ja das Rückspiel nach dem. Also für mich war es ja fast ein Skandalspiel, die sind ja nur gelaufen, werfen konntest du überhaupt nicht bei den das Spiel in der Regular Season, das war ja auch bei dem Bild so ziemlich windig, aber ich habe jetzt in einem Podcast gehört, da soll es irgendwie minus 30 Grad Was? Ja, echt? Ja, das haben die so 30? Gesagt. 30? Ja, also ich meine, also oder minus 13, hast du vielleicht gehört. Nee, also ich meine, es ging irgendwie, dass die haben da geguckt und da wären momentan 0 Grad Fahrenheit und das wäre schon minus 17 und während des Spiels soll es irgendwie noch kälter werden, aber da haben die extra irgendwie mal geguckt, aber ich kann das ja nebenbei gleich noch recherchieren, wie kalt es da jetzt gerade ist, aber Adrian, fang du doch mal an, wen siehst du da vorne? Also, ich kann einfach nicht auf die Patriots setzen, auf keinen Fall. Ich habe eine Abneigung gegen die Patriots, die Warum? Hält an. Obwohl, ich muss sagen, die Mannschaft ist irgendwie wirklich nicht schlecht. Also, ich finde die Mannschaft ganz ganz gut. Ne? Also, denen hat wirklich das kaum jemand zugetraut, dass sie in die Playoffs schaffen. Also von daher, das ist wirklich mal wirklich eine coole Sache, was wieder der alte, wie heißt denn der Fuchstrainer, der Belichick der Patriots da wieder rausgezaubert hat. Aber nein, nichtsdestotrotz, also ich sehe tatsächlich, sehe ich die Bills eher als der Favorit und am Ende als Sieger. Okay. Nur mal kurz zur Einordnung. Es ist momentan bei denen, steht hier irgendwo, genau, 11 Uhr Ortszeit, also 11 Uhr morgens, ist minus 15 Grad bei denen. Okay. Ups. Ja. Patrick, so. Ja. Also, auch wenn ich nicht ganz verstehen kann, warum man Patriots so hassen kann oder nicht mögen kann. Ich meine, wir sind hier in Deutschland. Ich finde das ja sowieso mit dieser Fanbasis, das kann man ja mit dem Fußball nicht vergleichen. Ne? Das ist irgendwo ganz weit weg. Man kennt die Leute nur aus dem Fernsehen und hat, also die meisten haben keinerlei Bezug dazu. Insofern ist man, glaube ich, auch gar nicht so richtig Fan, wie hier von einem Verein wie was weiß ich. Von Eintracht Frankfurt, der hier um die Ecke einfach ständig hinfahren kannst. Aber egal, anderes Thema. Also ich vorneweg tippe auch auf die Bills, weil die haben irgendwie, die sind in den Top 5 der die beste Offensive, also in den Top 5 der besten Offensiven sind die drin. Die haben natürlich einen super Quarterback, super auch wenn man ein schwaches Spiel drin hat, aber trotz alledem, die haben super Kombi, genau. Dann haben sie auch schon mal gegen Tampa Bay, damals haben sie irgendwie richtig viele Punkte aufgeholt. Ich glaube, es waren 20 oder über 20. Also die können auch im Fall mal einen Rückstand aufholen. Die spielen zu Hause. Und New England, muss man halt sagen, der Quarterback, ja, der ist gut. Also dafür, dass er ein Rookie ist. Und das ist es nämlich schon, er ist ein Rookie. Das ist das erste Playoff-Spiel. Belichick, ja, gut, sicherlich kann er den coachen, aber trotzdem, die Nerven kann er nicht coachen. Und die haben viele Spieler sich geholt in der Offseason, die in anderen Vereinen richtig gut funktioniert haben. Und manchmal habe ich so einen Eindruck, der eine oder andere geht dann da aber trotzdem unter bei den Patriots. Also der liefert vielleicht nicht so wie gedacht, sagen wir es mal so. Weil die haben ja diesmal wirklich richtig ins Portemonnaie gegriffen, was sie sonst noch gar nicht machen. Und also ich denke schon, das wird ein Ding werden für die Bills, weil die einfach das Gesamtpaket ist bei denen einfach besser. Die haben einfach eine super Scoring-Offensive. Das ist, und da kann auch mit dem guten Backfield, was New England hat, aber ich glaube nicht, dass das auf Dauer funktioniert. Und dass die damals nur gelaufen sind, das war halt so dieses Überraschungsding. Ne? Damit hat halt einfach auch kein Mensch gerechnet. Und ich kann mir nicht vorstellen, dass sie diesmal wieder irgendwie so einen super tollen Zaubertrick aus dem Hut zaubern und wieder alles irgendwie überraschen, irgendwie was so da auf dem Platz steht. Das glaube ich nicht. Das funktioniert mal, aber in den Playoffs machst du auch so Spielchen, glaube ich, dann irgendwie nicht, weil da geht es auch ein bisschen um zu viel. Ja. Daher. Eine Sache muss ich nochmal einwerfen, was ich das gerade sehe hier. Ich habe gerade hier die NFL-Seite aufgemacht. Die Bills, das wusste ich gar nicht, die Bills haben die allerbeste Offense ich nehme jetzt an, der Liga. Also steht hier Defense. Hier steht eine 1 bei einer Defense. Ich weiß nicht, ob das jetzt auf eine AFC jetzt bezogen ist oder ob es auf komplette Liga. Die Patriots wiederum haben die 15. beste Offense. Ne? Ja. Also ist schon. Also allein die Offensive der Bills ist unter den Top 3, glaube ich. Und das ist schon. 5. Also ich habe hier die 5 beste Offense, die allerbeste Defense, also Nummer 1 Defense. Ist jetzt irgendwie auch nicht schlecht. Schon krass. Ja, natürlich. Klar, ja, definitiv, ja. Und man hat es halt von New England auch nicht erwartet, ja. Nee, das stimmt. Wie gesagt, ob der Quarterback dann wirklich diese Nerven hat, weil auf den kommt es dann jetzt letztendlich an. Das ist ja einfach nur mal so. Und da ist, glaube ich, zu viel Fragezeichen, als darauf zu tippen. Ja, also ich wäre auch mit Bills gegangen, weil ich schließe mich da meinen Vorredner Adrian an, der der New England nicht so leiden kann, ich gehe auf die Hassschiene, weil, was ich eigentlich beim Adrian nicht verstehen kann, weil der mag eigentlich Boston-Teams, zumindest bei den anderen Sportarten. Ja, das Ding ist halt, der Patrick hat schon recht, ne? Also der Bezug ist halt ganz andere, wie jetzt irgendwie hier zu Eintracht Frankfurt oder bei dir, Lukas, BVB oder so. Aber bei mir ist es bezogen tatsächlich auf einzelne Spieler, ne? Und ich könnte nie was mit, und deshalb mag ich auch Buccaneers jetzt nicht, weil ich, was heißt, ich mag die nicht, also ich könnte Mannschaft einfach jetzt irgendwie, ich kann sie mit ihr nicht allzu viel anfangen, weil aber er ist nicht mehr da. Er ist ja nicht mehr ich da. Ich weiß, aber das bleibt jetzt sagen, ach, ne, warum denn nicht? Vielleicht kommt das ja, vielleicht kommt's ja, aber okay, momentan, ne, wobei tatsächlich der Jones, der sieht mir tatsächlich aus wie so ein junger Brady. Also, nee, aber was jetzt eigentlich nur positiv sein kann, ne, weil ich meine, wenn er sich tatsächlich so entwickeln sollte, ne, dann ist das wirklich wird das irgendwann eine krasse Nummer. Ja. Der aber genauso ist es, mit den Packers, ne? Da ist es eigentlich noch schlimmer. Also wirklich, also ich kann mir diesen Corona-Betrüger da, kann ich da überhaupt, aber 0,0 anfangen. Der Adrian lässt sich von der dunklen Seite nicht verführen, wenn man den Imperator an der Seite stehen sieht. Ja, also ich finde auch so. Die sind mir alle so, ich glaube, das sind allesamt Trump-Wähler da, weißt du, so in diese. Ich glaube eher nicht. Von Belichick bis zu dem Besitzer 100 Pro. Finde ich schon. Naja, weiß man nicht. Da stecke ich jetzt so tief in. Da gibt es bei den ganzen Ownern, gibt es glaube ich kaum einen, der da nicht das Kreuz bei den Republikanern vielleicht, macht. Das sind irgendwie alles alte, weiße Milliardäre. Vielleicht bei den Bears nicht. Aber ganz ehrlich, da hast du vielleicht von den paar 30 Teams hast du vielleicht drei. Ja, bei den Packers, ne, weil da hast du ja keinen Owner so in dem Sinne. Ja, da hast du keinen. Naja, egal. Gut, wir haben uns ja geeinigt, die Bills geworden aus besagten Gründen, die haben, glaube ich, auch da die stärkere Mannschaft. Aber ich persönlich glaube, es wird ein knapperes Spiel, als man denkt. Also ich kann mir vorstellen, der Belichick packt da so einiges aus, wenn Mac Jones jetzt nicht vielleicht mal ein bisschen wieder konstanter wird, weil ich glaube, die letzten Spiele waren ja nicht so gut. Dadurch gegen Miami haben sie jetzt nochmal verloren am Ende. Also von daher, wir gehen mit den Bills. Jetzt aber nochmal eine Frage an euch. Gehen wir weiter mit den wie es jetzt mit den übertragen wird. Ja, gehen wir okay, so. Okay, dann müssten wir jetzt als nächstes Philadelphia Eagles gegen Tampa Bay Buccaneers. Das ist das 19-Uhr-Spiel. Eagles Buccaneers. So, dann Patrick, fang du doch mal an. Dein alter Spezi. Was heißt mein alter Spezi? Also nur mal zur Erklärung. Ne? Ich mag die. Und ich mochte die, ohne zu wissen, wie unglaublich erfolgreich die vorher schon waren. Und das einzige Land, weil es das einzige Team war, was einen deutschen Spieler in den Reihen hatte mit dem Vollmann. Das war so der ausschlaggebende Punkt. Der Rest kam dann erst, also mein Spezi. also ich denke mal, dass der Spezi aber macht. Weil es ist halt Tom Brady. Der hat einfach unglaubliche Erfahrungen. Ich glaube, das ist die Mannschaft von Tampa Bay ist komplett zusammengeblieben. Was es so, glaube ich, in der Form auch noch nicht gab nach dem letzten Sieg. Also nach dem Super Bowl-Sieg, den letzten. Sicherlich haben sie ein bisschen rumgeeiert, sind ein bisschen gestrauchelt, aber auch das gehört dazu. Dafür ist die Saison halt einfach zu lang, um wirklich konstant zu bleiben. Die haben eine Top-10-Offensive, ich glaube eine Top-10-Defensive unterm Strich. Und die Eagles, ja, die haben einen mobilen Quarterback, okay. Und haben irgendwie ein gutes Running Game, das haben sie schon. Die teilen sich das, glaube ich, auf 3 oder 4 Leute, die sich das da, Running Back als eingesetzt werden und entsprechend gut sind. Und die haben auch von den letzten Spielen, also die haben, glaube ich, von den letzten 10 Siegen gewonnen. Also die haben schon eine gewisse Motivation jetzt, aber ich glaube mal, Brady, die Mannschaft ist drin, die weiß, was auf sie zukommt. Die sind diesen Weg ja letztes Jahr erst bis zum Ende durchmarschiert. Das macht auch was, wenn du das als Team geschafft hast und als Team wieder dastehst. Die wissen auch, wann sie Ruhe bewahren müssen und nicht hektisch werden müssen. Und ich glaube, das wird dann der Ausschlag sein, dass die Eagles nur mit Running Game kriegst du halt dann irgendwie die Patriots auch nicht, Tampa Bay dann irgendwie auch nicht klein. Das wird dann nicht reichen. Von daher denke ich, wird das dann doch unter Umständen vielleicht sogar eine deutlichere Nummer für Tampa Bay werden. Adrian? Ja, also den schließe ich mich tatsächlich auch an. Also das wird für mich auch schon relativ eine einseitige Geschichte, finde ich schon fast. Die Buccaneers haben die zweitbeste Offense, die beste Passing. Wie gesagt, ich weiß jetzt nicht, ob das NFC oder NFL ist. Das steht nämlich hier nicht dabei. Die Eagles sind mit 9-8 auch so ein bisschen mit Ach und Krach rein. Ne? Wie du schon gesagt hast, Patrick, die hatten zwar so ein bisschen Lauf, aber nichtsdestotrotz, da waren einige enge Partien dabei und das ist für die, finde ich, ganz cool, für die Eagles, dass sie mal drin sind, aber das wird halt über die erste Runde wird das nicht hinausgehen. Das packen die nicht gegen die Mannschaft. Aber hier eine kleine Fun-Fact, was ich gerade hier lese. Tom Brady hat einen Super Bowl gewonnen, da war Jalen Hurd, war 3, 5, 6, 16, 18, 20 und 22. Ja. Allein da müsste man nochmal sagen, ob man den Menschen so mag oder nicht, was er sportlich leistet und für den Sport selbst geleistet hat, das steht schon über allem anderen. Also ja, das stimmt. Und das über die lange Zeit. So, er ist trotzdem dieser Sunny Boy, den man einfach nicht leiden kann. Weißt du? Warum kann man den Sunny Boy nicht leiden? Der ist die depressive Deutsche, kann man nicht leiden. Also du hast recht, er ist als Sportler ist er natürlich über alle Maßen erfolgreich und man kann auch nichts gegen ihn sagen, aber ich finde, er ist auch einfach so langweilig. Er ist so wirklich wie so ein geleckter Typ, so Vorzeigeprofi und so. Also er macht ja auch nichts wirklich Spektakuläres. Guck dir die Fußballer von heute an, das ist auch kein Basler mehr, der mit einer Kippe im Halbzeit irgendwie an der Linie steht und erstmal eine raucht. Das gibt's heute nicht mehr. Das ist halt ein Vollprofi, wie die meisten Fußballer ja auch. Guck dir Interviews von Fußballern an, da kommt irgendwie, das ist eine Suppe, das ist völlig egal, wer es erzählt. Oder? Also, naja. Na gut, die Buccaneers sind weiter. Ich kann trotzdem, hätte ich jetzt auch auf Buccaneers natürlich tippen müssen, weil da, ich glaube, dafür der zumindest so schnell kann es für die nicht vorbei sein, auch wenn sie viele Ausfälle haben, das muss man dazu sagen. Auch das mit Antonio Brown hatte wahrscheinlich auch nicht so geholfen. Ich habe noch mal ganz kurz aufgemacht, weil ich kann mich erinnern, die haben ja gegen die Cowboys gespielt, also mussten sie auch gegen die Eagles spielen. Und dann habe ich mir noch mal aufgemacht, dass haben sie bei den Eagles, haben sie 28-22 gewonnen. Das scheint was knapperes Ding für das, was eigentlich es war am 6. Spieltag, da waren sie eigentlich noch recht konstant. Von daher, ich denke, das wird trotzdem etwas ruhigerer Nachmittag für Tom Brady. Und somit gehen wir weiter zu dem, da bin ich mal gespannt, 49ers gegen die Cowboys. Das ist das 22.15 Uhr Spiel. Und da beginnen wir mal mit Adrian. Adrian. Ja, das Spiel, auf dem wir uns alle hier freuen, das wird ein Kracher. Also das wird hier offensives Feuerwerk, glaube ich. Das wird schon ganz gut abgehen. Für mich persönlich sind die Cowboys der Favorit und für mich persönlich sind die Cowboys auch in diesem Spiel weiter. Also ich habe das mal in unserer Gruppe geschrieben oder habe ich das an dich, Lukas, persönlich geschrieben? Ich weiß gar nicht, aber ich sehe die Cowboys tatsächlich schon sehr weit kommen. Der Lukas war da jetzt nicht so sehr davon überzeugt, aber ich finde, und das steht auch hier, sehe ich auch gerade auf NFL-Seite, die Cowboys, die 21er Cowboys sind das dritte Team seit 1960, das führend in der NFL ist, in Total Offense, Scoring Offense und Takeaways in der gleichen Saison. Also, die haben da schon gut was zusammen. Obwohl die 49ers, ne, auch so irgendwie so die letzten, was, 7 Spieler oder was gewonnen haben oder so. Aber nichtsdestotrotz sehe ich schon die Cowboys vorne und gewinnen. Patrick? Jo, also bei San Francisco muss man ja sagen, die haben natürlich mit dem Kittel und mit dem Samuel zwei Leute, die in der Offensive richtig gut sind. Der Kittel ja auch als Blocker ja auch schwer eingesetzt werden kann. Ich finde, die haben super Coaches in San Francisco sitzen und die haben die letzten, 7 von 9 Spielen gewonnen. Aber die haben halt den Garoppolo und das hat ja auch einen Grund, dass sie letztes Jahr einen Quarterback gedraftet haben. Der eiert ja schon immer wieder mal rum. Das ist so, glaube ich, so ein bisschen das Schwachding und bei den Cowboys muss man halt sagen, die machen immer viel Punkte. Die haben eine Top-Scoring-Offensive, die haben eine super Defensive, die haben ja den Defensiv-Rookie, also höchstwahrscheinlich of the year. Was der da alles weggefangen hat, ist ja schon irre. Die haben super Wide Receiver und ich glaube, die sind, das haben wir ja mehrfach auch hier in unserer kleinen Gruppe immer wieder geschrieben, die sind dieses Jahr richtig, richtig gut. Und deswegen, das wird ein enges Ding, aber ich glaube nicht, dass San Francisco da weiterkommt. Also allein nur mit Samuel und Kittle, das wird nicht reichen. Da wird der Jimmy immer irgendwelche Fehler mal machen. Und das wird dann hier der, ich weiß gar nicht, wie heißt denn dieser von den Cowboys, Mika Parsons, der wird da vielleicht mal das ein oder andere Ding irgendwie mal wegpflücken oder irgendwie so bei wichtigen Spielzügen einfach dann irgendwie im Weg stehen. Du meinst den Dicks oder den Cornerback oder den? Achso, der Dix. Ja, den Cornerback. Vorne weiß ich nicht. Und von daher, da wird, da denke ich mal, also ich glaube nicht, dass San Francisco das Ding macht. Das wird eine knappe Geschichte werden, aber unterm Strich werden sich da die Cowboys durchsetzen. Bin ich mir eigentlich ziemlich sicher. Irgendwie die, also die haben einfach auf beiden Seiten haben die so gute Spieler dabei. Und ich finde, die haben jetzt auch nicht mehr dieses das Problem, dass der Wortfindungsstörung hier, der Running Back, der Elliott, der hat ja so die letzten Jahre, hat er ja immer so eine, so viel allein getragen. Das macht er jetzt auch nicht mehr. Also die teilen sich das jetzt auch ein bisschen rein. Und das heißt, die Defensive kann sich nicht mehr nur auf einen Spieler dann so konzentrieren, den sie dann irgendwie rausnehmen müssen, sondern das sind dann wieder zwei, die wieder ein bisschen anders unterwegs sind. Und ich glaube, das wird für San Francisco dann nicht reichen. Ja, das ist ja gut, dass du die genommen hast, weil ich habe mir da echt schwer getan und ich glaube, ich wäre mit den 49ers sogar gegangen. Und das auch Cowboys-Fan. Ja. Ist er ja nicht, hat er ja vorhin nochmal. Nein, ist er also, nur ein halber. Also ich habe früher immer lustig über den Adrian gemacht, weil er immer so Mannschaftswechsel betrieben hat, aber ich verstehe, was er meint, weil ich, also man ist ja wirklich Fan von Spielern oft auch, ja. Ich war ja früher von Jason Witten, den fand ich richtig gut, den Tight End. Und das ist so eine Spielweise, die mir richtig gefallen hat, aber der ist jetzt auch komplett weg, also da muss man sich irgendwie andere Leute suchen. Die haben natürlich eine super Offensive, das muss man sagen, und ich mag es auch, wenn sie so viele Punkte scoren, und das ist ja echt spektakulär ist und so. Deswegen mag ich ja auch die Chiefs mittlerweile so, weil die einfach auch diese Spektakuläre drin haben und auch ja auch so ein bisschen, wie soll ich sagen, Highlights produzieren, ne? Das ist zum kann man ja auch nicht, also deswegen, die Bengals sind ja auch im Kommen so auf dieser Schiene. Nichtsdestotrotz habe ich, wie ihr sagt, so als Cowboys auf einem Auge gucke ich mir die Cowboys dann doch schon an. Und ich habe mir einige Spiele die Saison angeguckt. Und gerade wenn es wirklich gegen gute Mannschaften ging, haben die ja jedes Mal komplett versagt. So. Also das ist einfach, natürlich kann ich die Eagles mit der B-Besetzung mit 51 Punkten nach Hause schicken. Und oder davor die Woche, ich weiß gar nicht mehr, wer das war, da haben die ja auch, ich glaube, gegen, waren es die Giants? Die haben die auch mit, nee, die Washington, nee, das Washington Football Team haben die ja auch mit 51 Punkten nach Hause geschickt. Und dann dazwischen ist das Cardinals-Spiel, ja, die einfach komplett die Zahlen gezogen haben. Da ging ja gar nichts. Ja. Also da war ich sehr, sehr enttäuscht. Das Spiel habe ich mir auch angeguckt, weil ich mich da so drauf gefreut habe. Ja, und dementsprechend glaube ich, die 49ers haben ja ein super Team. Und ich schließe mich da Patrick an. Der Quarterback müsste mal ausgetauscht werden. Da gibt es so einige Skandal. Einen kaputten Finger auch noch. Also ich weiß nicht, wie weit es jetzt ist, aber letzte Woche hat er noch einen kaputten Finger gehabt. Aber da musste er ja spielen, weil es ging ja um alles sozusagen. Und der hat ja auch wirklich bescheiden angefangen. Das muss man sagen. Die glauben, 17 Punkte zurückgelegen, haben es dann irgendwie doch noch rumgezogen. Die haben halt gute Coaches. Ich glaube, in San Francisco haben die richtig gute Leute an der Seite stehen, die da wirklich einiges reißen können. Aber ob es gegen die Cowboys dann reicht, weil der an der Seite steht, ist auch kein Unerfahrener. Also ja, das Wagen stimmt. Ja, aber ihr habt euch ja schon entschieden, von daher zählt meine Meinung nicht und ich konnte ruhigen Gewissens die 49ers nehmen. Gut, dann kommen wir mal zu dem, oder machen wir mal ganz kurz, die Steelers gegen die Chiefs. Patrick? Ach, ja, was soll ich sagen? Das letzte Spiel von Big Ben. Okay, wir wissen schon, wer weiterkommt. man muss sich ja nichts vormachen. Ich meine, ganz ehrlich, man hat die Saison gesehen, man hat gesehen, der Mann, also das fühlte sich sehr nach Leiden an, was er damit untergezeigt hat irgendwie. Das ist schon schwierig. Die haben natürlich eine gute Defensive. Die haben auch einen TJ Watt natürlich wirklich einen, der da immer Theater machen kann vorne. Ja, das ist schon so. Andererseits, auf der anderen Seite haben sie einen Quarterback, der unglaublich mobil ist, also der damit auch klarkommt, wenn da ständig einer irgendwie angerannt kommt. Und dann hat Kansas noch Leute wie einen Hill, auch wenn ich ihn so jetzt persönlich, wenn wir wieder bei dem Thema sind, man mag Spieler nicht so mag, aber egal. Aber ich glaube, die Defensive des Steelers ist nicht schlecht, aber offensiv wird es bei den Steelers nicht reichen und dann wird Kansas, die sind offensiv einfach dann doch zu stark, auch für die Defensive. Entsprechend denke ich schon, dass Kansas da weiterkommt und der Ben halt dann seinen Abschied nimmt. Und dann war es das halt nach einer erfolgreichen Karriere. Hat ja seinen Abschied von Pittsburgh hat er ja schon genommen, vor zwei Spielen, also dann vor zwei Spielen, von daher passt es. Aber er macht dann, glaube ich, auch 250 Spiele voll oder so, ne? Also das wäre sogar irgendwie eine runde Zahl, wenn er nach dem Spiel aufhört. Krass. Adrian, machen wir es kurz, ne? Ich mach's ein bisschen länger als gedacht, weil ihr wisst ja auch, was ich in unserem Gruppenspielchen gewettet habe. Also spricht eigentlich alles gegen die Steelers, ne? Dass die überhaupt die Playoffs geschafft haben, das ist wirklich ein Ding der Unmöglichkeit, aber die haben es geschafft. Und es gibt ja in jeder Runde irgendwie so einen Überraschungswinner und warum nicht die Steelers gegen die Chiefs, aus wenn eigentlich überhaupt nichts gegen die für die Steelers spricht, außer jetzt die Defense, ne, weil ich finde auch die Offense der Steelers ist wirklich, also wirklich schlecht, ne? Also obwohl die eigentlich ganz gute Spieler haben, ne? Ich finde, die haben so mit dem Running Back, wie heißt der, Najee Harris, haben die wirklich einen super geilen, wirklich sehr, sehr coolen zum Zuschauen, sehr coolen Running Back, also den schaue ich sehr gern zu. Die haben auch richtig ganz coole Receiver, aber die reißen irgendwie nichts. Ich setze mal auf die Steelers, ja, schauen wir mal. Ja, also da mache ich so kurz, ich bin natürlich bei den Chiefs, weil ich kann es ganz, ganz super begründen, also da wird mir jeder von den Zuhörerinnen und Zuhörern zustimmen, und das ist nämlich, ich habe das Spiel gegen Baltimore gesehen und ich habe gesehen, dass er seine Bälle so knapp unter der Grasnarbe wirft, also die kamen meistens gar nicht an. Ich sage, ey, ihr müsst das jetzt noch wuppen, jetzt musst du dich jetzt mal zusammenreißen, und dann kamen Bälle, da habe ich gedacht, Mann, Alter, du hättest letztes Jahr schon aufhören sollen. Also, der hat überhaupt keine Power mehr im Arm. Das ist einfach, die Saison ist ja halt lang. Und das merkt man denen auch an, die ist wirklich lang. Und ich kann mir jetzt nicht vorstellen, dass er sich jetzt nochmal irgendwie zusammenreißt und da ein super Spiel raushaut. Ich fände es natürlich cool, ich mag so Überraschungen, auch wenn ich die Chiefs mag. Aber wenn es dann ein spannendes Spiel wird, würde ich mich freuen. Ja? Aber ich sag mal so, ich empfehle keinen, für dieses Spiel wach zu bleiben, weil es lohnt sich einfach nicht. Das wird sehr einseitig. Ich sag mal so, zur Halbzeit steht es 30-0, von daher ich gehe mit den Chiefs auf jeden Fall. Ja, da musste aber die Defense aber wirklich zusammenbrechen von den Steelers. So, weißt, ich kann mich noch an die letzte Jahr an die Playoffs erinnern, da haben die Browns gegen Pittsburgh gespielt, da stand es, glaube ich, im ersten Quarter stand schon 17-0, weil Big Ben hat, glaube ich, einen Fehler nach dem anderen geworfen, die haben, glaube ich, zwei Pick-Six und einen Touchdown noch gemacht, da ging so rund, und da waren die auch ganz schnell draußen. Also kann auch sein, dass es nicht so einseitig wird, aber wie gesagt, ich kann mir nicht vorstellen, dass sie irgendwie einen Hauch einer Chance haben da. Da hätten die vielleicht eine andere Mannschaft kriegen müssen, wie die Patriots oder sowas. Gut, dann zum letzten Spiel, was auch sehr interessant wird, und das wird, glaube ich, eins der härtesten hier zu tippen, und zwar die Arizona Cardinals bei den Los Angeles Rams. Fangen wir an. Wer möchte? Will jemand? Letztes Spiel der Wildcard-Runde. Patrick, fang du doch mal an. Oh, Adrian wollte gerade was sagen. Adrian? Okay. Nein, mach. Mach du mal. Ja, das denke ich, das wird eine knappe Geschichte. Also, wir haben schon gesagt, Arizona hatte einen Lauf am Anfang der Saison, richtig viel, also 7 Siege am Stück. LA hat sich auf der anderen Seite richtig schwer verstärkt mit Von Miller, und dann haben sie jetzt noch den OBJ sich geholt und also wirklich nochmal auch alles reingeworfen, was sie so haben. Haben ja auch zig Picks irgendwie verscherbelt. Ich weiß gar nicht, ob sie überhaupt nächstes Jahr groß am Draft teilnehmen können oder ob das jetzt alles verraucht ist. Ich glaube nämlich schon. Ja. Haben sich dann nochmal ein Quarterback getauscht, der, naja, so lala ist. Und das ist nämlich schon. Also auf der einen Seite haben die LA, also Rams haben natürlich eine super Defensive. Die haben den Donald da, den Von Miller, also die machen wirklich immer Druck. Da ist immer was los. Der Cooper Kupp, ne, hier, Wide Receiver, der ist richtig gut. OBJ hat jetzt auch in den letzten Spielen, nachdem es am Anfang schon hieß, ach naja, so gut läuft es dann doch nicht, aber jetzt am Schluss hat er, also die letzten 2-3 Spiele war er doch wieder dann doch immer wieder da und immer wieder anspielbar. Der Quarterback ist halt, er hat gute Spiele, aber er hat halt auch, Spiele, wo er so ein bisschen rumeiert. Das könnte halt echt so der Knackpunkt sein. Wobei die Mannschaft selbst in LA, finde ich, die ist richtig gut. Also ich glaube schon, dass die richtig viel Potenzial haben. Und bei Arizona, ja, wie gesagt, 7 Spiele, dann ging es auf einmal bergab. Aber die haben halt einen super Quarterback, irre mobil, irre schnell, wenn man den laufen sieht. Unter Umständen kriegen sie Leute dazu, wieder wie einen J.J. Watt, der, wenn er denn fit ist, auf jeden Fall Druck machen kann und mal Leute auf sich ziehen. Also wenn der auf dem Platz steht, dann muss man dreimal hingucken, was der macht, auch wenn er in die Jahre gekommen ist. Und die haben auch, sich ja auch verstärkt, Arizona, auch mit einigen Receivern. Ich weiß jetzt nicht, wer jetzt noch genau alles da jetzt auf der Verletztenliste steht, aber die haben schon Potenzial. Und das wird ein richtig knappes Ding. Ich tippe trotzdem. Bevor du was tippst, ich will dir was sagen. Also ich habe mir nochmal den Spielplan an. Der 4. Spieltag, Arizona bei den Rams 37-20. Und das Rückspiel sozusagen, weil die sind ja in einer Division, war am 14. Spieltag und das sind die, da haben die Rams 30-23 bei den Cardinals gewonnen. Das Spiel war das beste Spiel der Rams diese Saison. Ja. Also da haben die wirklich die Cardinals so ein bisschen auseinandergenommen und da haben sie richtig als eine Mannschaft gespielt. Aber das tun sie leider selten. Das ist das Problem, die spielen nur nicht als Mannschaft zusammen. Aber also ich tue mich da ein bisschen schwer, auch weil Arizona ja dann auch mit Verletzten immer wieder zu tun hatte. Der Murray war ja auch eine ganze Zeit lang irgendwie gar nicht drin, ne? Hat ja irgendwie mehrere Spiele auch ausgelassen. Weiß gar nicht, ob man jetzt unterm Strich weiß, warum er so lange da raus war. Ich weiß es nicht, aber trotzdem, ich tippe dann irgendwie trotz alledem auf LA. Es ist, wie gesagt, eine knappe Geschichte, aber irgendwie bei Arizona, ja, das ist, ja, vielleicht nennt's so, vielleicht, weil der Super Bowl in LA stattfindet, weil sie sich so viele Leute dazugeholt haben, die auch schon, ich meine, die ja auch Erfahrung haben, das darf man ja auch nicht vergessen, die vielleicht auch da so ein bisschen mal das Zepter in die Hand nehmen können, wenn es knapp wird. Und die wissen ja dann auch, worauf es jetzt ankommt und wo sie jetzt stehen, dass es nicht irgendwie so ein normales Spiel in der Saison ist, was du halt auch mal im Zweifel verschenken kannst. Und ich weiß nicht, ob das in Arizona, ob das dann so, ob das reicht. Aber es ist mehr ein Bauchgefühl als was anderes. Das muss man ja schon sagen. Also das wird wirklich so ein knappes Ding. Da könnte ich mir vorstellen, das wird so eine Verlängerung, Overtime und irgendwie, was weiß ich, hier 3 Sekunden noch auf der Uhr und dann schießt irgendeiner Field Goal und dann geht das am besten noch daneben oder so. Ja, also würde mich nicht wundern. Hallo. Ja, also ich gebe dem Patrick in vielerlei Hinsicht auf jeden Fall recht. Also das wird eine mega knappe Geschichte werden. Nichtsdestotrotz favorisiere ich etwas mehr die Cardinals. Vor allem, weil ich finde, die haben in meinen Augen so den etwas besseren Quarterback, würde ich fast sagen. Ja. Ne? Also den mobileren Quarterback, der was rausreißen kann. Und was in meinen Augen für die Rams, also gegen die Rams spricht, ist, dass die wirklich mit jedem Spiel mit Rücken zur Wand stehen. Ne? Weil das ist eine Mannschaft, die setzt nicht auf die Zukunft, die setzt auf jetzt. Wir wollen jetzt den Super Bowl. Ne? Die haben alle Picks abgegeben. Die wollen jetzt den Super Bowl und jetzt am besten auch in der Heimatstadt. Und die gehen wirklich mit sehr viel, mit sehr viel Druck in jedes Spiel. Ja? Und ich weiß nicht, ob das denen nicht zu Verhängnis wird. Und also das sind alles so die Gründe, die für mich für Arizona sprechen. So, Lukas, jetzt darfst du mal entscheiden. Ihr wisst, das ist auch das späteste Spiel, ne? Das ist, glaube ich, Sonntag irgendwie 2 Uhr. Also das, also, ja, das kann schon gar Montag. Keiner gucken. Oder Montag. Montag, ja, von Montag auf Dienstag, also, genau. Bei uns um Dienstagnacht um 2 Uhr, genau. Ja, das Steelers Chiefs-Spiel ist am Montag um 2 Uhr. Also, naja. Ja, dann bin ich jetzt dran und ihr habt mir natürlich, ich habe irgendwie gehofft, dass ihr eine Entscheidung fällt, aber also es ist bei den Rams zu Hause und Adrian sagte schon, die müssen ja quasi, weil es ja ihr Heim Super Bowl und die wollen Tampa Bay letztes Jahr nachmachen. Also ich muss sagen, Adrian hat in dem Punkt recht, er sagt, die Rams haben die Cardinals haben den besseren Quarterback, aber ich finde die mittlerweile, also wie der Patrick schon sagt, die Saison ist sehr lang, ich finde die beide so ein bisschen überspielt, so, die haben beide sehr viele Schwächen letztens offenbart und vor allem die Cardinals gehen eigentlich mit dem schwereren Rucksack in dieses Spiel, weil sie bis auf das Cowboy-Spiel die letzten, glaube ich, 5, 6 Spiele verloren haben gegen Mannschaften, die du eigentlich gar nicht verlieren dürfen. Seattle ist diese Saison nicht so stark. Die haben gegen die Lions haben sie verloren. Also es ist echt hartes Brot. Dafür finde ich, für das, was die Rams auf den Platz bringen an Spielern, ja, die haben sich OBJ geholt, Vaughn Miller haben sie sich geholt, Aaron Donald, nee, der war da. Der war da, aber ich finde dieses Jahr... Den Quarterback haben sie sich geholt. Ja, ist der Quarterback. Nee, ich wollte sagen, Donald finde ich dieses Jahr jetzt auch nicht so... Also, der ist immer noch ein guter Spieler, aber er ist jetzt nicht so überdominant wie die letzten Jahre. Vielleicht aber auch, hat das auch was mit den, dass sie jetzt mehr den Druck so ein bisschen mehr aufteilen. Ja, das ist echt hartes Brot. Die Cardinals haben, oh Gott, ist das echt, ist echt schwer. Schwere Geburt. Ja, also Also ich habe mich entschieden. Die Rams haben den höheren Druck, da unbedingt weiterzukommen. Die spielen zu Hause und ich glaube, das Spiel wird nämlich so laufen, dass die Cardinals loslegen wie die Feuerwehr. Die werden da ein, zwei Punkte machen. Dann wird der Druck auf die Rams so groß, dass sie da ja zu viel riskieren müssen und dementsprechend mehr Turnovers machen. Und dementsprechend gehe ich mit den Cardinals. Aber ganz knapp mit einem Punkt. Mit einem Punkt? Mit einem Punkt. Ja, so ein, keine Ahnung, die müssen jetzt, schade, dass die Chargers nicht in die Playoffs gekommen sind, die machen ja das jedes Mal so, gell? Die müssen jetzt unbedingt zwei Punkte machen, damit das Spiel beendet wird und nicht in die Overtime geht oder sowas. Gut, das war die Wildcard-Runde. Jetzt wird es ein bisschen trüb für uns, weil wir ja jetzt quasi von unseren Picks ausgehen müssen. Und zwar die Divisional Rounds. Und ich gehe jetzt einfach mal nach dem, was ist als nächstes kommt, hier auf dem Tippspiel, weil wir wissen ja nicht, was wann ausgestrahlt wird. Dementsprechend würde bei uns die Cincinnati Bengals bei den Tennessee Titans spielen. Und ich sage, ja, der Patrick zeigt schon die angemessene Reaktion, es ist einfach ein geiles Spiel, finde ich. Und darauf, wenn das so kommen würde, würde ich mich sehr freuen. Ich halte nicht so viel von den Titans als Mannschaft, muss ich sagen. Ich weiß nicht, ich finde, das ist so eine Mannschaft, die überhaupt nicht mit Stars gespickt ist. So sage ich es mal so, also wird jetzt, ja, also der Quarterback ist. Also die haben da schon einen Running Back, der ziemlich die bekannt haben ist. Als einziges Julius Jones. Ja, okay, ja. Julius Jones, okay. AJ Brown. Beschäftige ich mich mit der Mannschaft. Also Defense-Spieler kenne ich nicht einen von denen. Also ich bin, die Titans sind für mich echt so ein weißes Blatt Papier. Also das ist okay. Nichtsdestotrotz kenne ich mich so ein bisschen mit den Spielen von denen aus. Also ich weiß, wie sie spielen und ich weiß, was der ihr DNA ist, wie man so schön sagt. Und dementsprechend würde ich jetzt erstmal an Adrian abgeben, der uns erklärt, warum seine Mannschaft weiterkommt. Warum meine Mannschaft weiterkommt? Was ist denn meine Mannschaft? Ich gehe da tatsächlich mit den Titans, weil sie für mich doch eine ganz, ganz, ganz starke Mannschaft haben und die haben richtig guten Running Back, die haben gute Wide Receiver, die haben insgesamt eine gute Defense, finde ich. Ich weiß jetzt leider nicht, sie kommen ja aus der gleichen Division, die haben schon gegeneinander gespielt. Ich weiß nicht, wie das Spiel in der Saison ausgegangen ist, aber ich tippe da auch auf Titans. Aber die kommen nicht aus derselben Division, das ist, Nee, aber ich meine aus der AFC so, beide, ne? Also von daher haben sie ja schon diese Saison mit gegeneinander gespielt. Wie gesagt, also für mich sind die Titans der Favorit und Bengals, die kommen halt in die zweite Runde. Das ist schon für die gut was erreicht. Ne? Darauf kann man aufbauen. Für mich sind die Bengals mehr eine Mannschaft für die kommenden Jahre. Aber die Titans, die werden das schon, glaube ich, schaukeln. Und ich glaube noch nicht mal, dass es so mega knapp wird. Obwohl die Titans sich im letzten Spiel der Saison richtig schwer getan haben gegen Houston. Ne? Das war wirklich eine zähe Geschichte für die. Anfangs zumindest. Das Ergebnis zeigt das jetzt irgendwie nicht so ganz da, aber genau, also von daher Titans kommen meiner Meinung nach weiter. Also sie haben nicht gegeneinander gespielt. Die haben nicht gegeneinander gespielt? Okay. Nee. Die sind zwar beide in der AFC, aber wahrscheinlich irgendwie. Ja, genau. Ja, okay, dachte ich. Okay. Ja, ich gehe auch mit den Titans. Also Hunter Henry ist wieder da. Die haben jetzt eine Bye Week, das ist sicherlich auch nicht verkehrt. Die haben, wie der Adrian schon gesagt hat, super Leute in der Offensive. Und die Bengals haben halt immer noch eine schlechte O-Line. Das ist einfach so. Und ich glaube nicht, dass der Burrow jetzt in der zweiten Saison, die letzte hat er ja schon quasi mit seinem Kreuzbandriss, hat er ja nach der Hälfte irgendwie schon aufhören müssen. Also es ist ja fast noch seine Rookie-Saison, dass er dann da noch weiterkommt. Also das kann ich mir einfach nicht vorstellen. Ich denke mal, die haben auch den Tannehill, der hat jetzt auch schon in mehreren Teams gespielt, also in zwei, in einem nicht so gut, in dem jetzt eigentlich schon recht, ja doch, eigentlich recht gut. Ja, finde ich auch. Das spielt schon irgendwie eine Rolle. Die haben den Hunter Henry, der war verletzt, aber der hat eine irre, Derrick Henry, eine super Saison letztes Jahr gehabt, der, wenn der läuft und ins Laufen kommt, ne, dann ist das, und selbst ohne haben sie jetzt ja keine Spiele wirklich groß irgendwie verloren, also die kriegen es ja dann auch hin. Von daher glaube ich, das ist dann eine Nummer zu groß für die Bengals. noch. Aber wie der Adrian schon sagt, warte mal nochmal 2 Jahre ab oder so, dann sieht das vielleicht anders aus. Ja. Also ich bin, glaube ich, mit den Bengals gegangen, aber meine Meinung zählt ja jetzt nicht, von daher, ja, weiß nicht, irgendwie, also ich bin auch nicht davon überzeugt, dass jetzt der Henry kommt und alles ist gut, ja, und die haben schon ein paar schwierige Spiele gehabt diese Saison, gerade gegen Mannschaften, die jetzt ja vielleicht nicht so die dominantesten sind an der O-Line. Von daher, ich weiß nicht, ich habe irgendwie, da würde mich eher, glaube ich, so ein bisschen mein Bauchgefühl dazu verleiten, die Bengals zu nehmen, weil ich will mal kurz sagen, wir haben die Steelers, dann die Patriots, dann die Raiders und jetzt die Bengals. Das sind quasi immer die Favoriten, die immer weitergekommen sind. Von daher wird doch bestimmt irgendwo mal ein Außenseiter weiterkommen. Okay. Ja, ja. Adrian, wolltest du noch was sagen? Ja, aber weißt du, was ich noch sagen wollte, ist, die Titans haben meiner Meinung nach einer der besten Coaches in der NFL. Also der Typ, das ist echt ein Fuchs, ne? Also der, ich komme jetzt auch nicht auf den Namen, aber ich finde den richtig, richtig gut. Und ja, also der lässt sich da schon was einfallen, um die Mannschaft nach vorne zu bringen. Und ich meine, es hängt ja nicht alles an Henry, ne? Wie gesagt, die Nein, haben. Nein, aber das macht einen Unterschied, wenn er auf dem Platz steht. Das macht einen Unterschied, wenn er auf dem Platz steht, einfach. Genau. Aber nichtsdestotrotz, ne, haben die da auch schon ein paar gute Wide Receiver. Und der zweite Running Back, der jetzt den Henry ersetzt hat, war ja auch nicht von schlechten Eltern. Ne? Also, ja. Und das darf man halt echt nicht vergessen. Das ist, wie ich vorhin gesagt habe, bei J.J. Watt, wenn sie auf dem Platz stehen, auch wenn sie nicht mehr so top sind, aber das macht erstmal was, auch bei den Gegnern. Ja. Weil sie wissen, da steht einer, der es eigentlich richtig drauf hat, wenn er will. Genau. Und dafür wird vielleicht noch ein Spieler extra abgezogen, um den zu decken oder so. Ne? Das sind halt so Kleinigkeiten, die dann den Unterschied machen. Dann kommen die, wie Brown und Co., die Wide Receiver ins Spiel. Und das glaube ich, das ist dann eine Nummer zu groß für die Bengals. Ja. Aber gut, wir haben ja eh schon gewonnen. Lukas muss sich ja fügen. Ja, braucht mich nicht überzeugen. Genau. Ich füge mich immer ganz gerne. Also, jetzt kommen wir zum zweiten Spiel in der AFC. So, sind die Bills bei den Chiefs. Auch eine coole Partie. Bevor der Patrick loslegen darf, die Bills haben bei den Chiefs 38-20 am 5. Spieltag gewonnen. Und ich gebe dir noch einen Weg, Spiel vor dem Super Bowl, ich muss gleich gucken, wie das nochmal heißt. da haben doch die AFC Championship. Die Chiefs. Championship Game. Genau, AFC, Dankeschön. Ja, ich habe schon gerade ein bisschen auf Schlauch. Da haben doch die Chiefs die Browns letztes Jahr eliminiert. Und ich glaube, das war auch ein ganz krasses Spiel, wo doch irgendwie der Quarterback, wo der Mahomes ausgewechselt wurde und der Ersatz-Quarterback hat noch den letzten 4. und 1, hat er, glaube ich, auf den Hill geworfen und die haben es gerade so geschafft. Da war irgendwie sowas, kann mich nicht erinnern. Das war auf jeden Fall ein knappes Spiel und das wird auf jeden Fall, denke ich, ein sehr punktreiches Spiel. Aber Patrick, was sagst du denn? Ja, es wird punktreich. Und da tue ich mich auch wieder ein bisschen schwer. Aber, also die sind halt einfach offensiv beide unglaublich gut. Beide Mannschaften. Ich sind auch gut gecoacht. Und da gibt dann, glaube ich, schon der Ausschlag bei dem Spiel, könnte ich mir vorstellen, gibt in der Offensive zumindest der Quarterback. Da ist einfach Kansas besser besetzt. Und daher könnte ich mir vorstellen, dass das knappes Ding wird, aber dass da Kansas weiterkommt. Auch wenn ich es ihnen irgendwie gar nicht so gönne, warum auch immer. Aber ich glaube einfach nicht, dass also da hat einfach der Quarterback der Bills auch zu oft schon so ein bisschen eirige Spiele die Saison hingelegt, als dass dann, ich meine, da fängt es ja wirklich an, um richtig was zu gehen, dass und der weiß auch, der hat da ja keine Mannschaft gegen sich, die im Super Bowl stand, den auch gewonnen hat und alles in kürzester Zeit, ja, ne, das darf man ja auch nicht vergessen bei Kansas City. Und ich glaube wirklich, den Ausschlag wird dann eher der Mahomes geben und der ist dann halt einfach doch. Wobei, wenn ich dann so meine Seite bringen kann, also der Mahomes ist ja dieses Jahr auch nicht so souverän, wie er das schon mal war, gell? Aber der ist jetzt nicht so dominant. Der ist nicht mehr so dominant. Das ist der Josh Allen eigentlich auch nicht, ne? Der wurde auch schon irgendwie vor der Saison hier der MVP und so, ne? Da haben alle gedacht, hier, der ich meine, kann er das überhaupt noch toppen, was letzte Saison los war? Ja, für mich spielen ja die Chiefs keine Rolle, weil sie gegen die Steelers verloren haben, so in meine Rechnung. Aber nichtsdestotrotz. Genau. Aber ich hätte ja auch so auch auf die Bills getippt. Also was heißt auch? Also ich hätte auf die Bills getippt, so. Nicht auf die Chiefs. Okay. Ich sehe die da schon irgendwie auch sehr knapp. Ich meine, knapp werden die Spiele wahrscheinlich alle so ziemlich, aber ihr seht die Bills da irgendwie als Vorbild. Die Bills spielen doch zu Hause, Nein. Kann das sein? Nee, haben den dritten Seed und die Chiefs haben den zweiten Seed. Also spielen sie bei Okay, Chiefs. Gut. Und da ist ja gut, aber ich meine, das Wetter ist ja, das ist laut, ne, aber das Wetter ist miserabel in Kansas City, genauso wie in Buffalo. Das gibt keinen Unterschied. Das gibt keinen Unterschied. Ich glaube, der Trainer von Kansas. Ja, das ist ein alter Fuchs. Der Kombination mit Mahomes, ich glaube schon, dass das ist dann einfach ein Tacken besser als das, was die Bills dann aufs. Aber ich mache den Lukas es jetzt. Stellen können. Ja, ich mache den Lukas es schwer und ich tippe auf die Bills. Ja, ja ist wirklich ein bisschen schwer. Ich habe mir auch schon die ganze Zeit, ich habe mir auch Adrians Argumente gut angehört. Aber eigentlich war auch keins für mich dabei, wo ich sage, ja, das ist einfach, nein, das würde ich das nicht sagen. Aber er hat ja auch seine Ansichten. Ist ja okay, es kann ja auch genauso kommen. Aber ich finde, ich habe mir die Saison von beiden nochmal durch den Kopf gehen lassen und die Bills haben so stark angefangen, wo ich dachte, ja, die werden ihre Gruppe dominieren. Und so. Aber dann ist irgendwas passiert und die haben so ein bisschen den Faden verloren und haben auch ein paar Spiele unglücklich verloren oder ja, war zu knapp, als es hätte sein müssen. Aber stellenweise haben die auch komplett aus dem Stadion geschossen. Das weiß ich auch noch. Ich glaube, die Houston, da haben die überhaupt keine Gnade gezeigt. Und bei den Chiefs war es genau gegenläufig. Ja, Patrick, bitte? Ihr habt doch die Statistiken da die ganze Zeit auf. Ich ja nicht. Guck doch mal, welcher den besseren Kicker hat. Adrian, kannst du das mal machen? Gib das dir nochmal, wenn ich dir dann jetzt, irgendwie den Ausschlag jetzt, geben will. Ich habe das jetzt geschlossen. Also. Ja, ich meine, die Bills haben schon einen ganz guten Kicker. Einen guten, ja. Ich weiß gerade gar nicht, wer der bei den Chiefs ist. Ja, da sagt schon alles, ne? Ich glaube, den kennt man wenn auch. Der so ich bin mir sicher. Wenn das der von Atlanta wäre, dann wüsste ich, wie er heißt. Der ist ein Kuh. Der Koreaner. Ja, auf jeden Fall, es war bei den Chiefs das ja genau gegenläufig. Die haben echt schwach angefangen und waren auch stellenweise, glaube ich, sogar auf letzten Platz ihrer Division und da habe ich mir gedacht, das könnte gefährlich werden. Die haben es jetzt aber angepasst und haben ja danach komplett auch alles dominiert. Ich glaube, angefangen mit dem Cowboy-Spiel, das noch etwas knapper war, aber danach haben die sich immer mehr und mehr gesteigert. Also es wurde wieder eine Einheit und ihr habt recht, Mahomes ist nicht mehr so dominant, aber ich glaube, das war der Anfang des der Fehler am Anfang der Saison, dass der wieder alles, es lief nicht und er wollte alles auf seine Schulter nehmen und wollte das stemmen und hat da durchaus die viele Fehler gemacht. Ich glaube, die haben sich jetzt wieder so ein bisschen besser verständigt und dass nicht alles unbedingt immer auf seinen Schultern liegen muss, dass er nicht immer alles entscheiden muss und dass er auch mal ein paar Sachen geschehen lassen muss und ja, die letzten Spiele waren mir einfach zu dominant von den Chiefs und die Bills waren da eher so ein bisschen Richtung hier und da mal mehr Glück gehabt und dass sie dann überhaupt, das Patriot-Spiel hat mir auch so ein bisschen Fragezeichen da hinterlassen. Das haben sie zwar gewonnen, aber so jetzt, ja, Grund und Boden haben die jetzt auch nicht gespielt. Also ich glaube, gegen eine Mannschaft, die jetzt einen positiven Rekord als die Bills haben, werden die Bills es nicht schaffen. Deswegen gehe ich mit den Chiefs hier. Und damit haben wir wieder den Favoriten genommen. Judy, dann kommen wir doch zu einer sehr einseitigen Partie. Nein, Quatsch. Kommen wir zu den Cardinals gegen die Packers, also bei den Packers. Green Bay steigt ein. Wer möchte, Adrian, möchtest du mal loslegen? Also, ich, was soll ich sagen? Ich hoffe, dass es die Cardinals gewinnen. Es wird mega schwer. Ich meine, bei den Packers zu spielen ist immer schwer. Das Wetter ist miserabel, die Fans sind gut. Ich meine, ja genau. Ich meine, die Mannschaft, ja, Rodgers und Devonta Adams sind ein gutes Duo, muss man einfach sagen. Ich meine, Rodgers spielt auch wieder eine gute Saison. Die sind definitiv der Favorit und aber ich setze trotzdem auf die Cardinals, weil ich kann nicht auf die Packers setzen. Das ist ähnlich wie mit den Patriots. Okay. Ja gut, also ich habe da nicht so diese Fanbrille auf und deswegen setze ich auf jeden Fall auf Green Bay. Ich mag zwar auch den Quarterback nicht, nach dieser Corona-Geschichte noch weniger, wobei die Franchise selbst finde ich interessant, weil das die einzige, die nicht in so einem Einzelbesitz quasi ist. Das ist ja schon gerade für die USA etwas, aber gut, egal. Aber der Quarterback ist einfach wie bei Tom Brady, er ist qualitativ einfach irre gut. Mhm. Das ist einfach so. Und Arizona kommt zu den Packers, das heißt, die Leute aus der Wüste kommen zu den Leuten, die irgendwo aus Sibirien sind, einfach irgendwie, ja, genau, irgendwie auch mal bei minus 7, 8, 10 Grad, wie auch immer, zu spielen. Okay. Ich glaube einfach, dass Aaron Rodgers wird sich das nicht nehmen lassen. Nicht von den Cardinals. Das kann ich mir einfach nicht vorstellen. Das glaube ich nicht. Und das geht an Green Bay. Ja, der Adrian hat die Cardinals genommen. Lukas, warte mal ganz kurz, bevor du redest. Eigentlich musste ich eigentlich out. So der reine Vernunft sagt, hey, wir Packers. Aber wir wollen ja auch mal gegen den Trend setzen, ne? Für genau, Lukas, ja. Und wir wollen, genau, wir wollen mal den Lukas ein bisschen fördern oder fordern. Nicht und auch mal ein bisschen meine fördern. Meinung hier zu gelten kommen, gell? Ja, klar, verstehe ich. Ich verstehe, aber Adrian hat ja seine Argumente gebracht. Der mag Rodgers nicht. Packers ist jetzt auch kein großer Fan, also kann man auch gerne gegen die sitzen. Und es ist ja aber auch nicht abwegig. Es ist ja jetzt auch nicht so, dass es heißt, die Cardinals sind so unterlegen. Ja? Also ich glaube, die können das auch wuppen. Ja? Also die haben es auch bewiesen. Aber ich hatte es vorhin aufgehabt, jetzt wird leider geschlossen, aber die haben schon mal in der Saison gegeneinander gespielt, aber es haben die Packers gewonnen. Ich glaube 38-20 oder so ausgegangen. Ja, aber ich glaube, selbst mit allem Wohlwollen, dass ich hier für die Cardinals habe, kann ich einfach nicht auf sie tippen, weil der Patrick hat ein Argument gebracht, dass ich einfach auch berücksichtigen muss. Da kommt die Mannschaft, die in der Wüste in einer Halle spielt, einer geschlossenen Halle, die kommt dann zu einer Mannschaft, die jetzt wahrscheinlich auch, keine Ahnung, bei minus 20 Grad spielen muss. Und ich glaube einfach, das ist im Winter schon ein großes Pfund für die. Ja, und dementsprechend gehe ich hier aber mit der Vernunft und ja, muss die Packers nehmen. Also grundsätzlich ist es schwierig, in Green Bay zu spielen. Nicht nur wegen dem Wetter, aber auch wegen den Fans, ne? Weil die Packers haben mit so die loyalsten und besten Fans, ne? Also, ich meine, die ganze Fanbase ist ja da in diesen kleinen Städtchen da um dieses Team gebaut, ne? Das sind viele davon sind ja auch selbst Owner quasi des Teams, ne? Und haben da irgendwelche Anteile. Genau. Von daher ist es ist kein Vergnügen für keine Mannschaft in Green Bay zu spielen. Also doch wieder der Favorit weiter. Ja. Aber da ist nicht so abwegig wie bei manch anderen. Gut, dann kommen wir zu den Dallas Cowboys, die spielen bei den Tampa Bay Buccaneers. Das wird auch eine coole Kiste. Also die gab es auch schon am ersten Spieltag. Das war, ich wollte gerade noch gucken. Ich habe schon das. War das Feuerwerk von? Nee, am ersten Spieltag nicht. Am ersten Spieltag, da haben die Cowboys bei den Tampa Bay Buccaneers 29-31 verloren. Aber erster Spieltag, mein Gott, also. Okay. Da gibt's das erste Favoritensterben. Oh. Genau. Oder? Ich könnte mir doch vorstellen, dass da der Tom als Favorit gilt. Ja, aber gut, dann Patrick, dann leg los. Ich soll loslegen. Ja, ich, das ist reines Bauchgefühl. Was heißt reines Bauchgefühl? Ich habe ja mein Gott, ich bin Zuschauer mehr nicht, was habe ich so groß Ahnung, aber ich denke halt, man hat es gesehen in den letzten Spielen, dass es bei Tampa Bay auch mal nicht laufen kann und auch gesehen, wie reagiert wird. Ich sage nur das Tablet, was da mal durch die Gegend flog. Und ich denke einfach mal, dass ich könnte mir vorstellen, dass Dallas es packt, Tom Brady so unter Druck zu setzen, dass er sein Spiel nicht so oft ziehen kann, wie er das gewohnt ist. Dieses ruhige Spiel, nach hinten gehen, gucken, werfen. Weil auch die Defensivspieler von Dallas so gut sind. Die kriegen die Spieler lang genug gedeckt, damit der Tom Brady nicht die Zeit hat, um sich da irgendwie einen rauszupicken, weil die sich nicht freilaufen können so schnell. Das denke ich, das könnte durchaus was werden. Da die Mannschaft irgendwie Dallas auch, finde ich, so ein bisschen unaufgeregt spielt dieses Jahr. Also es ist nicht mehr so diese Hype um irgendwie Einzelpersonen, sondern die spielen so unaufgeregt, so ihr Ding. Und da könnte ich mir durchaus vorstellen, dass das gegen Tampa Bay reicht. Okay. Das kann ich mir sehr gut, doch, das. Vielleicht hoffe ich es auch einfach ein Stück weit, ich weiß es nicht, weil ich Dallas, warum auch immer, eigentlich irgendwie so mag, weil das jetzt irgendwie nicht so dieser Wahnsinns-Hype um Einzelspieler dieses Jahr zumindest sind und dieses irre Drumherum, wie das bei vielen anderen hast. Aber ich könnte mir vorstellen, dass das reichen wird für Dallas in dem Spiel. Adrian? Ja, da bin ich dabei. Also da bin ich mit sehr vielen beim Patrick d'accord quasi. Ich finde auch irgendwie die Cowboys, ich war auch früher, ne, also ganz früher, so Troy Aikman, Emmitt Smith und so, da habe ich die Mannschaft eigentlich auch nie so richtig gemocht, aber jetzt finde ich die Mannschaft wirklich sehr spektakulär und finde sie eigentlich ganz, ganz cool, so, ne, so wie du, Patrick, sagst, sehr unaufgeregt und es, ne, es geht nicht da jetzt irgendwie um so, ist nicht so ein Ego-Zirkus, was da so veranstaltet wird, sondern es ist wirklich eine Mannschaft. Und von daher, die haben ganz gute Chancen, da Brady in die Rente zu schießen. Der geht nicht hin. Der geht nicht hin. Der macht noch weiter, aber da hört es auf dieses Jahr für ihn. Ja, spätestens, wenn er wirklich durch die Cowboys rausfliegt, das kann er sich ja nicht gefallen lassen, dass Jerry Jones den da in die Rente schickt. Ja, also ihr habt mir so ein bisschen die Entscheidung abgenommen, aber ihr habt mich auch so ein bisschen überzeugt, weil ich glaube, was auch Patrick gesagt hat, dass sie nicht so also als Mannschaft agieren, das ist mir in den Kopf geschossen, ja, er hat recht, weil gerade die Defense, die ist ja, also die war ja letztes Jahr so grottenschlecht. Das war ja, ich glaube, eine der schlechtesten Defense der gesamten Saison und da waren schon einige Grottenmannschaften dabei. Aber dieses Jahr ist genau das Gegenteil, der Dix hat ja, glaube ich, 11 Interception gemacht die Saison, Cowboys ist das, glaube ich, auch, hat er den Rekord eingestellt. Ja, nicht nur bei den Cowboys, ich glaube, das ist ein NFL-Rekord. Ich bin mir sicher. Also zumindest eingestellt. Der hat jetzt eingestellt. Er hat irgendwas eingestellt. Auf jeden Fall haben sie ja noch mit dem Micah Parsons, der ja da der Rookie of the Year wird, denke ich mal, zumindest Defense Rookie of the Year. Der hat ja eingeschlagen wie eine Bombe und gerade da. Das Laufspiel, also die sind, ja, sind nicht ja, schlecht. Die haben sich auch eingespielt, anders als zum ersten Spieltag und da haben sie die schon sehr an einer Niederlage gehabt. Deswegen denke ich, es wird ein spektakuläres Spiel, wenn es so kommen sollte. Und also würde auch wahrscheinlich mit den Cowboys da mal gehen, einfach aus gegen den Trend zu tippen. Dann kommt die Conference, das Conference-Finale der AFC. Und zwar treffen bei uns in unserer Vorstellung hier die Kansas City Chiefs auf die Tennessee Titans. Bei den Titans, Adrian? Naja, also ich halte sehr viel von den Titans und von daher gehe ich da weiterhin mit denen und sage, okay, die packen das dieses Jahr und werden tatsächlich gegen die Chiefs gewinnen. Einfach mal kurz und knapp. Das heißt, die Titans stehen im Super Bowl, oder? Die Titans stehen dann im Super Bowl. Aber wenn du sagst, dass du auch auf die Titans gehst, dann stehen sie bei uns zumindest im Super Bowl. Ja, es wird ja, je weiter es geht, umso knapper wird's dann, ne? Also die Geschichte, klar, und natürlich ist das so eine 50-50-Geschichte. Also, ne? Moment, Patrick, bevor du was sagst, jetzt bin ich jetzt mal dran. Jetzt bist du derjenige, der gleich entscheiden wird, welche Mannschaft, weil wir drehen das jetzt mal um, es geht um den Super Bowl und ich habe nämlich gute Argumente, warum die Chiefs in den Super Bowl kommen. Die Chiefs, eingespielte Mannschaft, naja, die haben sich die Titans Saison, die haben viele Verletzte gehabt. Der Julio Jones ist auch nicht komplett diese Saison durchgespielt, der war oft verletzt. Ja, aber wenn du Julio Jones rausnimmst, alle anderen, also das ist wirklich eine Mannschaft, die schon seit ein paar Jährchen zusammenspielt. Also da gibt es jetzt nicht so viel neue Zugänge. Also Henry kommt zurück, weiß man nicht, ob sein Fuß hält bis dahin, es ist ja noch ein Spiel dazwischen zumindest, weiß man nicht genau, es ist eine gut eingespielte Mannschaft, die auch den Chiefs schon in der Saison Probleme gemacht hat, da will ich jetzt auch hier nicht hinterm Berg davon halten. Nichtsdestotrotz, die Chiefs, es geht um den Super Bowl-Einzug und die Chiefs haben das die letzten zwei Jahre gewuppt, ja, es wird, wenn es heiß wird, wenn es richtig um etwas geht, wenn dann im Spiel es ziemlich knapp ist und sowas, da würde ich sagen, gerade mit dem Trainer, Kombi, Quarterback, neue Sachen ausdenken, irre Spielzüge, gehe ich auf jeden Fall mit den Chiefs. Jetzt darf der Patrick entscheiden, wer bei uns ist. Patrick, ich mag dir die Entscheidung noch ein bisschen schwerer. Tyreek Hill, nicht ganz fit. Ne? Der hat mit Achillessehne zu kämpfen. Ich weiß gar nicht, ob der jetzt für die Playoffs so richtig fit ist. Und im Gegensatz kommt halt der Running Back, der Überflieger der Titans zurück. King Henry. King Henry ist back. Ja, wer weiß, wie viel King da noch übrig ist. Ich weiß nicht, wie der Fuß hält. Ja, schwierig. Das. Also, auf der einen Seite, bin ich beim Lukas, der sagt, ja, die, auch was so Trickspielzüge angeht, da sind die schon nicht ohne. Also so Überraschungsmoment ist dann doch eher auf Seiten von Kansas City. Dann haben sie natürlich auch vereinzelt, auf einzelnen Positionen, richtig gute Leute. Ja, dann waren sie jetzt zweimal so weit schon gekommen, die letzten zwei Jahre. Und da denke ich, und das wird auch der Knackpunkt sein, die waren zweimal schon so weit, aber die schaffen es kein drittes Mal. Nicht das dritte Mal so weit, weil, also ich kann es jetzt ganz schwer, ich kann es ganz schwer begründen, eigentlich kann ich gar nicht begründen, aber ich gehe einfach davon aus, das Zugpferd bei den Titans war, wenn es schlecht lief, der Running Back und der ist ausgefallen und trotzdem haben sie es gepackt. Und das gibt dem Team die Motivation, die sie brauchen, um zu wissen, wir kommen auch jetzt über Kansas City weiter bis in den Super Bowl. Deswegen sage ich einfach, ja, sehr cool. Tennessee kommt durch. Auch wenn sich's eigentlich irgendwie komisch anhört, wenn man sich überlegt, Tennessee steht im Super Bowl und Mahomes und Co. nicht, hört sich irgendwie falsch an, aber irgendwie würde ich ja trotzdem sagen. Irgendwann ist immer das erste Mal. Ja, genau. Die waren, glaube ich, auch noch nie, die haben, glaube ich, auch noch nie einen gewonnen, oder? Die Titans? Tennessee? Ich glaube nicht. Einen gewonnen und die waren, die waren einmal im Super Bowl. Die waren aber schon drin. Die waren schon drin und dann haben sie verloren gegen St. Louis, meine ich. Gegen die Rams. Okay. Ja. Okay. Und die anderen zwei, die wir tippen, haben zumindest, glaube ich, beide schon mal einen gehabt, ne? Oder? Ich habe jetzt den Baum nicht vor mir, aber ist egal. Zwei? Also, wie gesagt, Das nächste Spiel sind die Dallas Cowboys bei den Green Bay Packers und die haben genug. Die haben alle massig Super Bowls. Ja, dann steht doch fest, Tennessee ist Super Bowl Champion, oder? Sympathiewerten raus. Nee. Es war der Super Bowl 34 und da haben die Rams gewonnen. Genau. Ich kann mich noch daran erinnern. Da gab es nämlich noch einen sehr coolen Running Back bei den Titans, und zwar den Eddie George. Das war, also der sah aus eigentlich wie Bodybuilder. Also so, ich meine, die sehen da alle, aber der Typ war einfach so krass. Und das war auch so eine Lynch-Geschichte, dass der ganz, ganz kurz vor der Endzone, dass der Running Back da irgendwie zu Fall gebracht worden ist. Ja. Okay. Na gut, also Tennessee im Super Bowl schon mal als Nummer 1. Ja. Okay, dann, wie gesagt, bei der NFC ist Dallas Cowboys bei uns gegen die Green Bay Packers. Patrick, mach doch gleich mal weiter. Ach, ich schon wieder, ja. Es wird nicht einfacher. Es wird nicht einfacher. Das, das ist rein die Packers spielen zu Hause, ne? Das muss man auch noch mal sagen. Die Packers sind das Heimteam. Ja. Ne? Okay. Also rein aufgrund der Erfahrung, der spielerischen Erfahrung, die die haben, ist es Green Bay, die weiterkommen. Aber das ist auch alles. Also spielerisch hat man ja Dallas jetzt schon zu Genüge und auch schon zu Genüge gefeiert und auch gesagt, dass wir hier heimliche Fans sind, auch weil es keiner zugibt. Aber ich glaube halt, dass Green Bay die Erfahrung, die die dann einfach als Einzelspieler mitbringen, ist dann mehr als das, was das neue Team, das hat der Lukas von auch schon mal gesagt, ne, von letztes Jahr Defensive schlecht, jetzt so viel Neue und alles so umgewürfelt, dass sie super sind. Aber das könnte vielleicht auch das Hemmnis dann sein, dass man sagt, diese Erfahrung fehlt, um so ein Spiel, wenn es dann wirklich eng wird, auch wirklich zu Ende zu bringen. Das ist aber auch das Einzige, warum ich sagen würde, dass Green Bay da in den Super Bowl kommt. Also, ja. So, damit es ausgeglichen ist, mache ich jetzt wieder. Und ich gehe nämlich natürlich mit den Dallas Cowboys. Und ich mache es ganz kurz. Es ist natürlich eine super Mannschaft. Ich habe auch schon sehr viel zu der Mannschaft gesagt. Und die Green Bay Packers, ja, können es. Aber wie auch im Vorjahr werden sie hier scheitern und werden wieder nicht den Super Bowl nach Green Bay holen. Und ich gehe mit den Cowboys. Und damit es ausgeglichen ist, darf jetzt der Adrian den nächsten Super Bowl-Teilnehmer bestimmen. Also du meinst den Super Gewinner. Okay. Nein, ich meine, ich gehe da natürlich auch mit den Cowboys, ne? Also es ist Cowboys Titans, es ist Super Bowl. Ganz klar. Ich finde, das wäre richtig krasser, cooler Super Bowl. Aber ja, schauen wir mal. Das ist tatsächlich auch was ich so ein bisschen auch im Auge gehabt habe, als ich euch in der Gruppe geschrieben habe, dass die Cowboys es packen. Auf der anderen Seite hätte ich auf jeden Fall den Titans gegönnt. Und wenn das so kommen würde, dann wäre das also wir mega. Sind noch bei, wer beim da Punkt allerdings... Also, du tippst jetzt schon den Super Bowl quasi, oder was? Da habe ich auch durchmarschiert. Ja, warum? Nee, weil wir sind jetzt immer noch bei eigentlich ja, wir sind Cowboys ja noch davor, wer überhaupt dabei kommt, aber... Ja. Du überspringst einfach mal Green Bay und jetzt. Ich habe ja die ganze Zeit. Okay. Ne? Ich meine, Patrick, du hast ja gesagt, wir sind drei, alle drei so eigentlich so. Also wir beide so ein bisschen heimliche Fans. Ja, Lukas ist so auf den abspringenden Ast. Nein, ich gucke sie ja trotzdem noch gerne. Weißt du, wie ich manchmal kotze und sag, ey, ich guck mir den Scheiß nicht mehr an und dann stehst du doch am nächsten Wochenende da und guckst dir gerade diese Spiele an, anstatt die Red Zone zu gucken, ja. Und das ist dann, aber siehst du ja, es ist ja doch irgendwo eine heimliche Liebe da. Ja, nee, also tatsächlich, ich kann ja nicht auf die Packers setzen, zum einen, und zum anderen finde ich, die Cowboys, die spielen sich da einfach warm in den Playoffs und rollen über die Packers drüber und von kalten Green Bay fliegen die dann halt nach L.A. und warten auf die Titans. Ja, wenn das, gut, dann halten wir einen Super Bowl, ist dann quasi Cowboys gegen also hier steht ja Titans gegen Cowboys, aber ist ja in L.A., von daher ist ja scheißegal. Ja, ist egal. Ja, gut. Ja, ja. Ja, schwierig. Okay. Tja, wir gewinnen den Super Bowl. Also ich mach's kurz, damit wir jetzt auch nicht mehr zu lang werden, weil ich sag mal, im Moment sind wir schon bei einer Stunde. Eineinhalb Stunden. Eine Stunde 30. Ja, also ich gehe einfach mit den Cowboys, weil einfach ich denen das gönne. Und der Jerry Jones soll einfach mal seinen Traum, nochmal einen Super Bowl in den Händen zu halten, weil er wird ja nicht jünger. Wie alt ich ist denn der Bruder? Der geht schon stark auf die 80 zu, oder? Wenn ich noch glaub, älter bin. Also so wie er aussieht, ist er fast 100. Das stimmt, aber ich... Ja, alle sind Familienbetrieb da, ne? Ja. Da hat ja irgendwie die Tochter, der Sohn, alle haben da irgendwie irgendwelche Posten. Der hat schon vorgesorgt für die Zeit. Und sein Enkel spielt doch sogar selbst, ne? Ja, der war doch in dieser Doku zu sehen. Genau, der ist irgendwie doch so Quarterback. Ja, aber wie gut, wie schlecht, weiß ich nicht. Ja, aber ich glaube, der war noch in der Highschool zu der Zeit. Ja, egal. Der ist, Moment, der wird jetzt 80 dieses Jahr. Also. 80, ja, das ist also ein nächstes Jahr. Geburtstagsgeschenk. Ja, 13. Oktober ist er, hat er Geburtstag. Also könnt ihr euch merken. Ja, das wäre ein schönes Geburtstagsgeschenk. Ja, deswegen zum Geburtstag. Super Bowl Champion die Saison eröffnen. Genau. Zum Geburtstag, Jerry, hast du deinen Super Bowl von meiner Seite aus. Ja. Patrick, was meinst du denn? Also es ist halt einfach zu schwierig, das so weit hinaus zu tippen. Ja, das ist alles so ein bisschen Fantasy-Football, was wir gerade hier genau, deswegen würde ich da auch eher auf Sympathiewerte dann gehen und dann bin ich auch bei Dallas Cowboy. Also dann sind es die Cowboys. Adrian hat ja seinen Tipp auch schon vor. Ja, das ist schon von daher durchgetippt. Und kann man hier teilen. Ich glaube, das werde ich mal bei Instagram teilen. Teile das mal bei Instagram. Aber da kann es sein, dass wir dann mit unserem Tipp wahrscheinlich ziemlich weit oben sind. Also, dass wenige Leute auf die Dallas Cowboys tippen, sodass, wenn wir gewinnen würden, die Wahrscheinlichkeit hoch ist, dass wir auch gewinnen. Weil keiner auf die Cowboys tippt. Wobei ich kann mir schon vorstellen, dass einige auf die Cowboys tippen. Vielleicht nicht jetzt so dass sie tatsächlich auf Super Bowl gewinnen, aber dass sie zumindest irgendwie Championship oder Super Bowl Teilnehmer, da kann ich mir schon vorstellen, dass da einige dabei sind. Sieht man das schon bei Tippspielen? Weil die Cowboys schon eine ziemlich große Fanbase haben. Also ich habe das fand ich den Wahnsinn, habe ich letztens hier im Podcast gehört und da, ich weiß genau, aber leider nicht mehr welchen, da haben die nämlich auch irgendwie Zahlen eröffnet, welchen Spielen die meisten Leute geguckt haben. Und da waren, in den Top 5 waren die Cowboys immer vertreten, also die Cowboys-Spiele immer vertreten. Könnte sein, dass das Eröffnungsspiel sogar das am meisten war, aber auf jeden Fall, ich glaube, auf Platz 2 war dann Cowboys gegen Chiefs. Da dachte ich, ja, okay, das ist natürlich klar. Mahomes hat ja auch gewisse Anziehungsmacht, aber es sind halt in Amerika viele Leute wirklich Dallas Cowboys-Fan und das America's Team, nicht so America's gut, Team. So, obwohl die gar nicht so gut mittlerweile, waren. Aber in den 90ern. In den 90ern, aber jetzt so in den letzten 10 Jahren waren die, also hatten die auch schon mal so einige Jahre, wo sie gar nicht definitiv. So. Und trotzdem haben die eine unglaubliche Fanbase. Aber die Leute aus den 90ern leben noch, ja, das ist jetzt nicht so. Ja, so, die ganzen alten Säcke, weißt du, die. Ja. Naja, gut, möglich. Ich weiß nicht, also, ja. Also, aber ich meine, aber schon an sich ist Super Bowl an sich Cowboys gegen Titans, also wäre wirklich, glaube ich, einer der ganz, ganz, ganz wenigen Super Bowls, wo ich sagen würde, egal wer gewinnt, ich würde es beiden gönnen. Natürlich würde ich da auch so ein bisschen Cowboys favorisieren, aber ich will es auch den Titans gönnen. Also da wäre ich nicht traurig. Da, bei so einem Spiel jetzt nur mal weiter gesponnen, die gewinnen den Super Bowl, wer wird dann MVP? Weil dann könnte es wieder ein Defensiv-MVP geben. Ja. Der Dix, ne? Weil ich auch so ein Kandidat, wenn er sagen, wie 3 Interception pflückt oder sowas. Irgendwie so Geschichten, ja. Ja, aber da sage ich, da bleibt es. Also wenn die Cowboys, Superbowl-Sieger werden, dann wird es entweder Dak Prescott oder CeeDee Lamb. Kann ich mir vorstellen, dass CeeDee Lamb da ein richtiges Spiel raushaut. Aber ja, wobei Wide Receiver als MVP, ich glaube, das gibt es ganz selten bis nie. Ja. Ja, wie war das letztes Jahr? Das ist eigentlich so 99% immer der Quarterback. Das ist meistens der Quarterback. Und deswegen sage ich ja, wenn das Cowboys wird, könnte ich mir vorstellen, dass das aber nicht an den Quarterback geht. Aber ja, werden wir sehen. Hoffen wir, drücken wir die Daumen, dass wir recht haben und nach London kommen. Drückt uns auch die Daumen. Nach Frankfurt. Ja, aber es ist leider, die 2 Karten sind für London, so wie ich das gesehen habe. Ach so, so meinst du, okay. Ja, der Hauptgewinn. Die wir gewinnen werden. Naja, hast du schon weggeschickt? Ich habe es erstmal, glaube ich, in die Gruppe bei erstmal gepostet. Ich mache das gleich bei uns. Wechselzone Instagram mache ich das gleich mal. Oder morgen. Ja, ich muss es sofort machen, gell? Weil die Spiele sind ja gleich. In ein paar Stunden geht es schon los. Ja. Deswegen vielleicht mal ein Text dazu. Die Folge dazu kommt gleich. Gut. Habe ich noch was? Irgendwas wollte ich noch ansprechen, aber ich habe es leider vergessen. Habt ihr denn noch was? Adrian? Nee, jetzt gut 1,5 Stunden über Football gequatscht, hat Spaß gemacht. Ja. Ja, waren uns dann doch einiger als gedacht. Weil mitunter im Laufe der Saison gab es ja dann schon das ein oder andere, was kannst du so? Ah, nee, das geht doch nicht. oder doch recht lavidar abgebügelt. Ach so, ein Quatsch. Das waren wir uns doch jetzt sehr einig. Naja, aber man kann ja mal ein bisschen. Es geht gesittert dazu jetzt hier beim Podcast. Ja, weil andere Leute zuhören. Ne? Beim Chat da. So, du spinnst doch, fertig. So ein Quatsch passiert niemals. Ja. Egal, gut, dann würde ich sagen, bevor wir das noch weiter in die Länge ziehen, beenden wir das hier und vielleicht machen wir so einen ganz kleinen Super Bowl-Nachtrag, wie unsere Tipps so ausgegangen sind. Aber nur wenn Cowboys gegen Titans spielen. Dann nur wenn die Cowboys im Super Bowl stehen. Bei den Titans bin ich sehr unsicher, von daher. Da wir ja die Cowboys getippt haben, müssten wir eigentlich Super Bowl machen, ja. Von daher. Ja, müsste man nochmal irgendwie was dazu sagen. Wenn, ja. Ich sag mal so, wenn Cowboys ins Finale in Super Bowl kommen oder die Titans einfach von beiden, dann sollten wir Live-Podcast, während der Super Bowl läuft, sollten wir einen Live-Podcast machen. Ah ja, okay. Gut. Schauen wir mal, wie es mit den Verpflichtungen aussieht dabei. Ja, gucken wir mal, wie wir das hinkriegen, aber vielleicht geht ja was. Aber da müssten wir ja eigentlich schon einen machen, allein um zu sagen, seht ihr, wie wann ist denn der nochmal? Am 4.2. glaube ich. Nee, eben nicht. Das ist das zweite Wochenende wegen der 17-Spiele-Saison. Ich glaube, am 13. Ja, Februar genau. Oder irgendwie sowas. Ja, genau. Genau, 13. Februar, genau, da habe ich frei. Passt. Ich habe Frühdienst. Ja, 13. Aber am Februar, nächsten Tag habe ich Frühdienst. Ja, das ist ganz schlecht. Und das ist in L.A., das heißt, das ist ja dann auch eher später von der Zeit her. Ne? Oder Kickoff wird dann erst 2 Uhr nachts sein? Oder sowas. Weil vielleicht ein bisschen früher wegen den Zeitzonen. Bei den Amis machen die das schon mal früher, aber bei uns. Von 1 Uhr auf gar keinen Fall. Ja. Von daher. Dann viel Spaß bei der Nacht durchmachen. Wird auf jeden Fall hart für uns alle. Danach haben wir bei ein halbes Jahr Ruhe. Das stimmt. Alrighty, Jungs, das hat mir sehr viel Spaß gemacht. Es ist so ausgegangen, wie ich es mir erhofft habe, die das Cowboys gewinnen. Und ich bin dann ganz offiziell Fan, wenn es soweit ist. Genau. Okay, dann sage ich schon mal Tschüss und viel Spaß bei den kommenden Wildcard-Wochenende. Bis dahin. Alles klar, macht's gut. Ciao.